Die Dorfschönheit. Unser Held befindet sich also nun auf dem Weg nach Grimpen im Dartmoor. Du warst hier unten, Plymouth, das ist das Meer, das hier ist dann alles, das ist das Dartmoor. Und hier oben ist Grimpen. Also ich zeige Peter gerade eine Karte. I'm in a train. Ich singe so ein bisschen vor mich her. Ja. Zeit zuvor. Als du ungefähr nach der Hälfte der Fahrt merkst du, dass sich die Landschaft verändert. Du kommst, es ist helllichter Tag, es ist ein relativ schöner Tag. Du kommst, es ist übrigens der 1889, plötzlich 100 Jahre in die Zukunft gereicht. 1889. Das war der Zeitzug. Und Starlight Express. Oh. Und du merkst, wie sich die Time Travel Express. Okay. Wie sich die Landschaft verändert. Landschaft verändert zu einer Moorlandschaft, die gekennzeichnet ist von Bodengewächsen, Bodenflechten, Farne, ganz wenig Bäume, vereinzelt mal ein paar Baumgruppen und du siehst auch mal einen See. Und der Lokführer sagt so, ja, Kollege, und gleich sind wir da. Mr. Duncan, ich freue mich, dass es so zügig vorangeht. Gab es denn hier auch Morde? Ja, soweit ich weiß, bis auf den Unfall, keine Ahnung. Auf jeden Fall befindet sich hier auch das größte Herrengefängnis in der Region, und zwar in Princetown. Aber das ist ich das denke, Princeton Prison? Princeton. Warum stopp in Princeton Prison? Gibt es da auch den Princeton von Bel Air? Bitte? Okay, gut. Tja, und ich verstehe leider nicht, was sie da für Kauderwelsch von vergessen sich sie es einfach manchmal. Forget it. Manchmal habe ich so ein bisschen Sachen, die mir in den Kopf schießen. Ich denke raus, merke das schon. Man muss einfach, dass sie weg sind. Sehen Sie da vorne dieses kleine Örtchen? Das ist unser Ziel, Grimpen. Und ihr fahrt langsam ein. Und haltet. Der Blick. Ach, geil. Seid hier lang gekommen? Hm? Und das ist der Bahnhof. Du steigst aus. Du steigst aus und hinter dir auf der anderen Seite des Zuges, du siehst schon aus der Ferne, dass ein riesige schwarze Rauchwolke da ist. Es glimmt noch. Hier ist das Torflager. Der Zug ist hier umgekippt. Hier ist hier rein und dann hat er zu viel Schwung bekommen und dann ist er hier entglissen. Hier vorne am Zug siehst du schon einen Haufen blauer Uniformen. Und ja, du kannst jetzt, der Zug ist angehalten und du kannst jetzt dich frei bewegen. Vielen Dank fürs Geschäft. Die Rückfahrt kostet übrigens 3 Pfund. 3 Pfund? Ja, wie wollen Sie denn sonst hier wegkommen? Ich denke, das ist so eine Falle, quasi so ein Scam. 3 Pfund? Ja. Okay. Na gut, ich bin erstmal hier. Vielleicht brauche ich das später nochmal. Ich gucke mich erstmal um in der Station. Guck mal, es ist wirklich eine richtig kleine Station. Okay. So niemand war dort. Es ist auch nicht dafür gemacht, dass Leute ankommen. Die einzigen Leute, die dort ankommen in dem Ort, sind Arbeiter. Und deswegen ist das alles super zweckmäßig. Es gibt eine provisorische Überdachung. Es gibt auch kein Gebäude. Es gibt keinen Schalter. Es ist wirklich rein zweckmäßig. Okay. Gut, dann verlasse ich die Station und gehe mal Richtung der Unglücksstelle. Guck mal, wie nah ich ist der Weg. Genau. Wie nah ich rankomme an die blauen Hüte. Ja, kannst du machen. Okay. Mhm. Okay, gucken wir das mal an, ob man irgendwie... Ja, das wird man nicht... Spricht dich einer an. Schönen guten Tag. Es... Leider kann ich sie ja nicht durchlassen. Das ist eine Unfallstelle. Ich denke, wie kommen Sie überhaupt hierher? Das ist ein kleines... Sind Sie einer von den Mitarbeitern hier vom Torf? Von den Torfstechern? Stechern. Ich wusste es. Sofort getriggert. Na klar. Verstehen Sie, Officer? Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Officer Bob Brady. Mein Name ist Robert Ryder. Herzlich willkommen, Mr. Ryder. Kurz Rob Ryder. Ich war schon verschiedene Sachen. Ich war mal ein Hefter. Ich war eine Karotte. Heute bin ich mittlerweile Privatdetektiv. Und ich bin im Interesse von Mr. Sanders aus, wie heißt Plymouth, in einer wichtigen, dringenden Angelegenheit am Ermitteln. Und dazu habe ich ein kleines Geschäft mit den Angestellten dieser Haltestelle oder beziehungsweise den Transporteuren und Arbeitern geschlossen, und sie haben mich netterweise mitgenommen für eine gewisse Gebühr, wenn Sie verstehen, natürlich. Ja, das heißt, verstehe ich. Ich habe natürlich die Männer auch entlohnt für ihre Dienste. Und zwar geht es mir darum, ich verfolge einen Mann, der sehr mysteriös hier umher schleicht, und ich vermute, dass er mit den Morden von Plymouth zusammenhängt. Deswegen, vielleicht hat er sogar mit dieser Entgleisung dieses Zuges zu tun. Wie soll das denn? Das wäre alles möglich. Wie soll das denn zusammenhängen? Also ich sehe da keinen Zusammenhang. Ein aufgerissener, weiß nicht, dass, also. Achso, bitte. Also, weil es steht ja auch nicht in der Zeitung, es soll geheim gehalten werden. Ja. Dieser Mann, glauben Sie mir, wir vermuten, warum sollte ich Ihnen das erzählen? Gehen Sie weiter, keine Ahnung, machen Sie, was Sie denken, aber gehen Sie halt hier weg. Das ist sehr schade, Officer Bob Ready. Ich habe mir mehr Kooperation von Ihnen erhofft, weil Sie sind ein gescheiter Mann. Wissen Sie, ich bin ein Mann des Gesetzes. Wer sind Sie denn? Sie sind ein Zivilist. Ich bin ein Privatmann. Sogar Detektiv dazu. Aber ich lasse Sie jetzt in Ruhe Ihren Job nachgehen. Ich möchte Sie nicht belästigen und verlasse diesen Ort nun mit reinem Gewissen. Denn ich muss noch viele Morde aufdecken und drehe mich so rum und flüstere noch, nicht so wie Sie. Er tut so, als hätte er sich nicht gehört. Oder im Gegensatz zu Ihnen. So, und drehe mich weg, und ich denke, viel konnte ich da nicht entdecken. Und versuche mal... Ja, es ergibt halt keinen Sinn, warum sollten die dich dahin lassen? Ja, nee, ist klar. Es hätte ja sein können, dass ich dem irgendwas entlocken kann. Aber ja. Das sind euch alles so Assholes dort, die da bei der Polizei arbeiten. Und ja, die lassen sich ja nicht die Butter vom Brot nehmen. Ne, die sind halt, die wissen halt, wenn der King kommt, wenn die Spürnase in der Stadt ist, müssen sie aufpassen, dass nicht hier die Show gestohlen wird, gell? Krass. Denn die Spürnase hat einen Riechkolben immer im Anschlag. Okay, gut, ich verlasse den Ort des Geschehens. Und ja, ich gucke mich mal um. Was sehe ich denn, wenn ich jetzt wieder vor zur Straße gehe, auf der rechten Seite hier? Was ist also denn? Du gehst die Hauptstraße weiter Richtung Norden. Genau, ja, genau, Richtung Norden. Genau, und du siehst rechter Hand eine kleine Kapelle, eine kleine Kirche mit Grabsteinen davor. Und hier einen Pub mit einem... Ja, das gehört mit zum Pub, das gehört alles zusammen. Das ist wie so ein, da kannst du dir halt ein Zimmer mieten. Ein Hotel würde ich jetzt nicht sagen, aber da sind halt noch Betten. So, kleine Unterkunft. Eine Unterkunft, ja. Okay, dann gehe ich mal zur Kirche erstmal oder zur Kapelle. Okay. Ja, du kannst, du Steht normal. Ist ein Haupteingang, ein Portal, relativ schmucklos. Ja, ist ja ein kleiner Ort. Das ist ja lediglich ein Ort zum Arbeiten für die. Und da dachte sich halt auch, einer muss auf die Schäfchen aufpassen, bevor die ganzen Arbeiter da die ganze Zeit nur Scheiße bauen. Ja. Und ja. Okay, ich gehe mal zur Tür, ob die offen ist. Die ist offen. Klopfen wir noch an. Hallo? Meldet sich keiner. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Okay, dann gehe ich mal rein in die Kapelle. Und ja, ich werde mich mal umschauen, ob in der Kapelle irgendjemand gerade unterwegs ist. Geh mal rein. Auf den ersten Blick siehst du keine Person. Okay. Du siehst aber... dass dieser Ort sehr zweckmäßig ist. Also er ist klein und schmucklos. Du siehst im hinteren Raum hinter dem Altar eine Tür. Diese ist aber von den ganzen Bänken. Die Bänke wurden entfernt und die Bänke liegen alle vor der Tür, quasi verbarrikadiert. Mhm. Und darin liegen auch in dem Haufen liegen, wenn du genauer hinguckst, 3 verschiedene Kerzenständer. Herr Aufstand. Ja. Ich gehe ein Stück nach vorn. Ja. Guck mir so das Ambiente an. So. Wie gesagt, schmucklos. Ist alles ganz zweckmäßig. Schau mich auch trotzdem mal so um, so als wäre ich interessiert. Ja. So. Merke, da ist nicht viel. Und sag einfach mal Halleluja laut in den Raum. Verhallt. Dein Ruf verhallt. Preise den Herrn. Verhallt. Gott, habe ich gut geschlafen heute Nacht. Das verhallt weiterhin. Preise den Herrn. Immer noch. Ich muss mal scheißen. Okay, gut. Ich gehe wieder raus. Passiert nichts. Antwortet keiner drauf. Okay. Oder gehe ich mal zu der Verbarri. Na gut, wenn keiner da ist, eigentlich kann ich es mir mal angucken. Ich gehe mal hin, da wo alles verbarrikadiert ist. Du hörst ein leises Murmeln hinter der Tür. Gott, hilf mir. Gott, hilf mir. Schütze mich. Schütze mich. Gott, hilf mir. Murmel, Murmel. Murmel. Ich sage so, ich bin hier, mein Sohn. Ich spreche zu dir. Ja. Ja. Gott, bist du es? Ja, mein Sohn. Ich habe dich erwählt als meinen Sprecher auf Erden. Was ist dein Begehr? Du hast mich gerufen. Ich habe den Teufel gesehen. Den Teufel? Was ja. Was? Ja. Den Teufel? Ja. Was macht denn der schon wieder auf der Erde? Den habe ich doch schon 1000 Mal gesagt, der soll in seinem Höllenloch bleiben. Feuerwehr. Ich bin erzürnt. Muss ich dir wirklich sagen. Wo waren der Schlawiner schon wieder? Mein Sohn. Gott, du redest merkwürdig. Das bildest du dir nur ein, mein Sohn. Wer sind sie? Ich bin eigentlich Rob Reiner. Rob Reiner, sorry für den kleinen Scherz. Ich hab dich murmeln hören hinter der Tür. Ich dachte erst, es wäre ein Murmeltier. Geh weg. Und ich hab schon so viele Sachen gemacht. Gott, hilf mir. Schütze mich vor diesem Wissen. Weißt du, ich hab aufgeschnappt, du hast den Teufel gesehen. Ja. Dieser Teufel. Ich suche nämlich zufällig auch einen Teufel. Was sagt mir, dass du nicht der Teufel bist? Geh. Geh aus diesem Haus. Eben war ich noch dein Gott. Jetzt bin ich auf einmal der Teufel. Also du bist ganz schön... Du wechselst ganz schön deine Meinung, oder? Kann das sein? Ich schlag dir vor, ich gehe einfach. Ich lasse dich mal in Ruhe weiter murmeln. Ich will dich nicht weiter stören, Gott, Dude. Gott, hilf mir. Und ja, ich bin doch immer noch da. Okay, gut, ich gehe mal. Ich lasse dich mal weiter murmeln. Und ich verlasse mal das Ding, bevor ich wieder in irgendwelche Situationen reintapse. Okay, wieder raus aus der Chapel. Okay. Und ruf so, während ich über die Schwelle gehe, nochmal Halleluja! Preise den Herrn! Verpiss dich! Ruft er. Und sagst so, ja, ich bin schon weg. Und ja, verlasse die Kapelle. Ja. Okay, ich gehe mal, ich guck mal, ob der Papp schon geöffnet ist. Jetzt wird gesoffen! Ich guck mal kurz auf meine Taschenuhr, wie spät es ist. Es ist, warte mal, du bist wann losgefahren? Ich bin halb neun los. Die Dauer, du bist halb neun, um 11 bist du angekommen. Da ist es jetzt so gegen 12. Okay, ich guck mal auf die Uhr. Ne? Mittag. Geh mal in den Pub, guck mal, ob der schon offen ist. Als du den Pub näher zum Pub trittst, siehst du ein Schild ab 15 Uhr geöffnet. Ich denk mir so, fuck. Achso, du bist ja eigentlich völlig raus hier. Ich bin aber davor am Stopp. Nee, das passt schon zum Pub. Okay, dann gehe ich mal nach nebenan zu dieser Herberge. Ja, dadurch, dass das dieselben, dadurch kannst du noch nicht wissen, aber es ist dieselbe Besitzerin. Achso, okay, gut. Ist auch noch, zu. Gut, okay, dann gehe ich die Straße weiter runter Richtung Südwesten und guck mal, was da so für Gebäude sind. Ich sehe schon von Weitem, dass da ein paar du Gebäude stehen. Du siehst jetzt, dass hier an der Unfallstelle einige Polizisten abgesetzt wurden, also ab. Ja. Und die stehen alle hier vorne bei den Gebäuden. Um das Gebäude herum. Bei uns, nicht wundern, bei uns ist gerade der Dritte Weltkrieg. Ich glaube, man hört es aber nicht hören. Nee, ich glaube nicht. Feuerwerk. Okay. Feuerwerk ist gerade. Und die stehen alle hier rum und auch eine andere Person, die mal nicht uniformiert ist. Oh. Dann gehe ich mal zu der uniformierten ja. Person und guck mal, ob sie informiert ist. Die Person vor dir hat zweckmäßige Arbeitskleidung an, aber ist sauber. Also die hat nicht irgendwie gearbeitet. Und die anderen, die bewachen hier das Dingsbums, das Haus. Und das ist, du siehst ja das Haus auch von außen, das ist sehr zweckmäßig und sieht aus wie die anderen Häuser hier. Du würdest drauf tippen, dass das Arbeiterbaracken sind. Okay. So. Und du gehst zu der die Person steht vor dir, hat wie gesagt Arbeiterklamotten in Grau gehalten, Schiebermütze, rötliche Haare, blaue Augen, roter Schnauzer. Das sieht relativ verstört aus. Okay. Dann gehe ich mal gemütlich hin, schlendere gemütlich hin. Durch den Wald schlendern. Und gemein und jetzt habe ich ja das verforschelt, ey. Raucht die Person gerade oder so? Nein. Nee. Ja, ich gehe mal hin und spreche einfach mal auf gut Glück an und sage, ja, guten Tag, mein Name ist Robert Ryder. Ich bin erst seit kurzem hier in der Gegend und habe mitbekommen, dass hier ein furchtbares Zugunglück stattgefunden hat. Ich bin immer noch verstört, dass das so aus dem Ruder gelaufen ist und dass es so ein Chaos hier gibt. Und ich sehe die ganzen Polizisten hier und sie scheinen ja hier bei den Unterkünften zu schauen und alles. Und sie sehen mir wie ein Mann aus, an dem das genauso wie mir nicht spurlos vorbeigeht. Und ich möchte sie einfach noch fragen, Mann, geht's so gut, willst du mir irgendwas erzählen, Mann? Ja. Hier drinnen in Baracke 5, da waren meine besten Männer. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Es ist... Ich kann es nicht in Worte fassen. Und er ringt wirklich um Fassung. Ich sag so, kann ich verstehen, Mann. Das ist... Solche Dinge sollten uns menschlich näher zusammenschweißen und man sollte sich gegenseitig helfen, versuchen, verstehen, zu verstehen. Und ich vermute, du bist der Vorarbeiter, wenn ich das richtig verstehe. So, also es waren deine Angestellten, die verstorben sind. Ja, meine Angestellten nicht. Also ich weiß nicht, haben sie überhaupt schon mal gearbeitet? Sie sehen nicht so aus. Ich habe die Verantwortung für diese Leute hier. Und die Verantwortung, dass diese Leute hier für unsere Company gute Arbeit leisten. Und ich habe versagt. Ich muss sie ja auch schützen. Geben Sie sich nicht die Schuld. Ich hole langsam das Taschentuch raus aus einer meiner Taschen und sage, danke. Wenn Sie. Danke, Sie sind ein guter Mann. Sie auch. Sie sind ein verdammt guter Mann. Sie haben eine sehr schöne Mustache, muss ich Ihnen mal sagen an dieser Stelle. Vielen Dank. Sie haben leider keinen sehr schönen Mustache. Ja, das tut mir leid, aber Ihre ist wunderschön. Sie haben wirklich eine sehr schöne Mustache. Okay. Und haben Sie schon mit der Polizei geredet? Konnten Sie irgendwie zur Aufklärung der Sache, zum Sachverhalt helfen? Haben Sie was mitbekommen? Ja, ich weiß nicht, ob die Polizei uns noch großartig helfen wird. Der Officer Bob Brady ist selber vollkommen aufgebracht. Ich glaube, er wirkt relativ verzweifelt. Er sagte, sie wollen jetzt noch ein bisschen Verstärkung holen. Spezialisten aus London. Sie sprachen von einem gewissen Privatdetektiv. Hoffentlich finden sie jemanden, der qualifiziert ist. Beziehungsweise wir werden sehen. Apropos Qualifizierung. Sie sind von Gott verlassen worden. Gott. In solchen Zeiten hat man echt das Gefühl, der Teufel wandelt auf Erden regelrecht. Du bist so ein Plattitüdenschläger, ey. Wissen Sie, apropos Qualifizierung. Wie viele Punkte hast du eigentlich auf unsympathisches Arschloch? Ey, komm. Ich bin gerade Robert Ryder. Ich weiß. Character. Der ist doch gut. Wissen Sie, was würde ich Ihnen sagen? Wissen Sie, apropos Qualifizierung, ich bin übrigens Privatdetektiv und ich ermittle in einer wichtigen Angelegenheit Mr. Sanders vom Haus Sanders. Von Sanders Haus? Hat mich mit einer wichtigen Sache befasst. Und diese Sache hat jetzt mittlerweile Wellen geschlagen, von denen ich vermute, dass sie mit dem Versterben ihrer Kollegen zusammenhängt. Was wollen Sie wissen von meinen Arbeitern? Und ich denke, dass wir uns gegenseitig helfen können, Mr. Mustache. Wie ist Ihr Name eigentlich? Smith. Sie haben einen wunderschönen Mustache, Mr. Smith. Mr. Smith. Agent Smith. Agent Smith. Mr. Smith. V-Hitler. Torfabbau-Hitler. Mr. Smith, ist Ihnen irgendwas über den Sachverhalt des Unfalls bekannt geworden? Ich habe nur einen riesigen Knall in der Nacht gehört. Mein Haus ist hier, das neben Baracke 5. Das hier. Ist Baracke 5? Das ist Baracke 5. Das ist Baracke 5. Ja, wo das? Die alle davor stehen. Mhm. Hier, das kleinere Haus. Du schaust dir das Haus an, das ist wirklich so ein Einfamilienhaus. Also es ist wirklich was Besseres. Entschuldigt bitte, das ist nicht so meine Art. Ja, ich weiß, ich habe es nicht direkt gesehen, ich habe geschlafen. Der Zug kam um kurz vor 4 hier an. Mhm. Das ist immer so. Ich habe gehört, dass Pater Mac. Geil, ich habe ja zwei Namen aufgeschrieben für den Pastor. Dann Doppelnamen. Nee, ich nenne ihn Pastor Macduff. Pastor Macduff, ich habe immer so geil. Ich mag immer Mac-Namen. McDonald's. Hey, da war doch was. Scheiße, den Gag, den müssten wir eigentlich erklären. Da. Den erklären wir am Schluss, ich notiere das mal. Den erklären wir am Ende. Mac. Und wir jetzt lang. McDonald's. ja, gut. Okay. So ein richtiger Insider. Okay. Pater MacDuff hat sich selbst in der Kirche verbarrikadiert, nachdem er das Unglück beobachtet. Ich habe schon versucht, ihn herauszubekommen. Die große Frage ist eben, wie hat er es geschafft, vor seine Tür die ganzen Bänke zu legen? Ich kann es Ihnen ja sagen, es gibt noch eine Hintertür zur Sakristei. Also ich weiß nicht, ich bin immer noch geschockt. Dieses Unglück, dann diese ganzen Leichen da drin. Und auf welche Weise sie zugerichtet sind. Furchtbar. Es ist grausam, was hier geschehen ist, Mr. Smith. Sie haben meine höchste Anteilsnahme. Anteilnahme meine ich, Weihnachten. Und ich möchte Sie nicht länger belästigen, Mr. Smith. Sie haben mir schon sehr geholfen und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Kraft für die weitere Zeit, die Ihnen bevorsteht. Für den weiteren Lebensweg. Und bleiben Sie schön geschmeidig. Immer schön die Moustache legen. Und ich muss jetzt leider weiter, Mr. Smith. Okay. Bis bald. Ja, danke. So. Und ich gehe wieder zurück zur Kapelle. Okay. Ich gehe auf direkten Weg. Mr. Barbrady hält dich vorher an. Officer Barbrady, genau. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Er ist jetzt sehr beunruhigt. Ich möchte mal kurz, dass Sie kurz mit mir kommen. Ich komme gerne mit Ihnen. Er führt dich wieder zurück Richtung Baracke 5 und sagt, ich bin verzweifelt. Ich habe das Gefühl, Sie haben es vorausgesagt, diese Morde in Plymouth. Aber sehen Sie selbst, er deutet zur Tür, du darfst die Baracke betreten. Officer Bob Reddy, ich danke Ihnen und geh rein. Du siehst einen recht schmuddeligen Raum, 8 Betten in einer Reihe. Hm? Und jedes Bett ist eine einzige Mess. Also es ist ein gräuliches Blutbad in dem Raum. Das ist nicht in Worte zu fassen. Das ist selbst sowas hast selbst du noch nicht gesehen. Hm. Deine geistige Gesundheit nimmt noch mal 5 ab. Und du hörst nur die Fliegen brummen, die einen mörderischen Gestank nach Exkrementen, Gedärmen, Tod. Ich nehme kurz die Mütze ab. In sie hinein. Kurz sie rein und setze sie wieder auf. Für später. Nee, ich nehme sie sofort die Brust. Und sage, welches Wesen vollbringt so eine grausame Tat? Ich habe ein solches, Officer Bob Reddy mit im Raum? Ja. Also, der so leicht hinterhergegangen hat, so ein Taschentuch vorm Mund. Officer Bob Reddy, ich verspüre das Verlangen für Vendetta. Nach Sex, also, okay. Ich möchte, Officer Bob Reddy, es ist meine Pflicht. Es begann alles mit einem einfachen, ja, sagen wir mal schon, für meine Verhältnisse mittleren Auftrag von mittlerer Schwierigkeit. Hm. Der sich nun in ein grausames Blutbad gewandelt hat und ich bin sehr betroffen über dieses grausame Vorgehen des Mörders. Und ich bin sehr bedacht darauf, diese Sache aufzuklären und dem Bösewicht seiner Rechenschaft zuzuführen und ihn zu überführen. Bitte würfel mal auf deine Social Skills, um ihn quasi zu überzeugen, Was? Nö. Ja, ich wackel mich warm. Okay. 8. Sehr gut. Es gelingt dir. Officer Bob Reddy. Ja. Ich brauche Ihre Unterstützung in diesem Fall. Die bekommen Sie. Ja, du hast ihn überzeugt. Er ist selbst verzweifelt. Er weiß selbst nicht, woran er ist. Und schaut, dass er irgendwie einen Arsch an die Wand kriegt. Und lässt sich jetzt von dir helfen. Okay, ich setze meine Mütze wieder langsam auf. Zieh sie wieder auf. Der Hut kommt mir bekannt vor. Dieser Hut. Ich hatte ihn eben schon mal auf. Ja, ich weiß. So Bob Reddy. Vielleicht ist er Ihnen nicht gleich aufgefallen, weil Sie ein bisschen perplex waren, aber nun gut. Lassen Sie uns. Wollen wir vielleicht einen anderen Ort wählen? Ich glaube, dieser Ort zum Unterhalten, dieser Ort. Ja, zwar sind wir hier unter uns, aber es ist irgendwie grausam, sich hier über Dinge zu unterhalten. Ja, er geht mit dir raus. Hm. Er vorschlägt vor, wieder rauszugehen. Da gehen wir mal um die Ecke, so dass wir ungestört sind. Mhm. Also Bob Reddy, lass uns darüber gehen. So, Officer Bob Reddy, ich brauche... Tu immer. Ich brauche... so richtig Eisspielchen Schurken, gell? Officer Bob Reddy, ich brauche 30 Männer. 15 weiche, 15 harte. Und zwar in folgender Aufstellung. Weich, hart, hart, hart, weich, weich, hart, hart, weich, hart, hart, weich, weich, weich, weich, wart, wart, wart, hart, weich, wart, weich. Ich brauche noch einen Mischmensch, wart. Wart und Eich. Und ein Professor Eich noch dazu, bitte, zum Ermitteln. Nein, Professor Weich. Eich. Ja, ich kann maximal 10 Mann, mehr sind wir hier nicht. 10 Mann und mich, das muss reichen. Die härtesten Hunde des Moores. Er ist doch jetzt wirklich motiviert. Er will jetzt diesen Fucker, will er sich holen. Also Bob Reddy, ich brauche eine Waffe. Was haben Sie eine Waffe übrig für mich? Dadurch, dass er der Chef von den Boys ist, ist er sogar bewaffnet. Ja. Also hat mehr als Knüppel. Okay. Ein Revolver. Okay. Also Bob Reddy. Also ich bekomme jetzt keinen. Er hat einen. Er hat einen, aber der Rest nicht. Der Rest hat nur Knüppel. Der Rest hat mehr oder weniger nur so Knüppel, ja. Mhm. Also Bob Reddy. Ja, damit. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Ihnen Ihre Waffe abnehmen will. Aber es wäre vielleicht für mich sicherer, sage ich mal, mit einer Waffe. Warum? Sie beschützen Sie doch. Okay, gut, dann machen wir es so. Sie bleiben einfach jetzt an meiner Seite. Ja. Und mir fällt gerade wieder ein, ich habe ja noch einen Tomahawk. Mhm. Das hatte ich hier in meinem Mantel versteckt. Sehen Sie, ich bin doch bewaffnet. Ein Tomahawk? Ja. Okay. Denn das habe ich irgendwo bekommen. Mhm. Okay, Officer Bob Reddy, dann sammeln Sie Ihre Männer. Nee, Quatsch. Officer Bob Reddy, ich muss noch ein paar Sachen wissen zum Vorfall. Können Sie mir, was wissen Sie über das Unglück? Gibt es irgendwelche näheren Umstände oder gibt es irgendwelche Spuren, die für uns vielleicht noch irgendwas über den Hergang des Unglückes oder dieses Blutbad in der Baracke verraten können? Was haben Sie ermittelt? Ja, also wir haben noch keinen Pathologen da gehabt. Also keinen Arzt. Wir müssten die alle erstmal in die Gerichtsmedizin bringen. Wir bräuchten jemanden, der uns so ein bisschen sagen kann, was wir... Wir sind quasi nur die Vorhut, wenn Sie so wollen. Wir stellen fest und die eigentlichen Untersuchungen geschehen erst, wenn Officer... Fuck, wie hieß denn der, den du am Empfang gesprochen hast? Habe ich ja? Peabody. Peabody, genau. Officer Peabody da ist. Ah, Officer Peabody ist ein guter Freund von mir. Gut, dann warten wir auf seine Ankunft. Kann noch dauern. Okay. Sie waren intelligent genug und haben den Zug genommen. Das schnellste Verkehrsmittel unserer Zeit. Der Zug ist sehr verlässlich, kann ich Ihnen sagen. Ich bin gut hierher gekommen. Bis auf den Zug, der da drüben entgleist ist, ist es eigentlich ein sehr zuverlässiges zugverlässiges Transportmittel. Okay. Also ich kann Ihnen noch verschiedenste Dinge zum unsere Erkenntnisse zum Unfall ja sagen. Also wir vermuten, dass der Fahrer des Zuges, der Zugführer, in der Kurve entgleist ist. Wahrscheinlich schon nicht mehr am Leben oder bewusstlos. Denn sonst hätte er ja den Zug aufgehalten. Vielleicht war er auch suizidal. Wir müssen das noch überprüfen. Wir haben auch noch nicht die Identität bestätigen können. Denn leider ist sehr verbrannt. Auf so Bob Ready, gab es irgendwelche Zeugenberichte? Wurde gesehen, dass vielleicht irgendeine Gestalt oder wurde irgendeine Person gesehen, die hier in der Nacht umhergeschlichen ist? Oder? Pater Macduff redet die ganze Zeit vom Teufel, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe südlich von hier im Waldstück Ähnliches gesehen. Ich würde eher nicht dahin gehen wollen. Mr. Bobrady, wissen Sie was? Genau da gehen wir hin, aber noch nicht jetzt. Denn Folgendes. Sie haben 10 Männer. Ja. Bewacht jemand die Unglücksstelle? Ja. 4, um genau zu sein. 4 von diesen 10 Männern, die Sie meinen? Mhm. Okay. Wir brauchen weitere Männer, die die Baracke bewachen. Ja, da stehen bereits 6. Okay. Officer Bobrady, die bleiben alle dort, wo sie sind. Okay. Ah, nee, warte mal. Nee. Wir lassen 2 dort an der Baracke. Okay. Ja. So, die anderen fantastischen 4 kommen mit uns. Mhm. Und wir gehen jetzt zur... Sie bleiben bitte an meiner Seite, Officer Bobrady. Die anderen 4 kommen mit uns, die noch frei sind. Mhm. Und wir ziehen jetzt zur Kirche. Okay. Und seien Sie sich gewiss, wir ziehen nicht nur dahin, sondern auch in den Krieg mit diesem Monstrum. Okay, okay, wir gehen zur Kirche. Er ist jetzt deutlich erleichtert, dass jetzt jemand die Zügel in die Hand genommen hat. Denn Officer Bobrady ist wirklich wie so eine Art Dorfpolizist eigentlich mehr. So, die haben quasi alle Dorfpolizisten da zusammengezogen und haben die nach Grimpen gebracht, damit die da ein bisschen aufpassen können. Also es sind halt jetzt nicht, die sind sowas auch nicht gewohnt, die kennen das nicht, dass da sowas passiert. Die kennen kleinere Viehdiebstähle, die kennen Streitigkeiten von Bewohnern, die kennen von Bauern und so weiter und so fort. Sowas kennen die, aber sowas kennen die eben nicht, um nochmal ein bisschen zu sagen, was das für eine Situation für die ist. Mhm. Na, die haben auch erst früh in einem anderen Ort nach Plymouth, also die haben jetzt auch noch einen weggeschickt, weil die ja jetzt erst die anderen entdeckt haben. Die waren ja vorher alle an der Unfallstelle und der Vorarbeiter Smith hat die erst geholt und deswegen, ne? Gut. Okay, gut. Gut, ich gehe voraus, die anderen bleiben hinter mir, die 5 Leute. Zwischendurch ziehe ich mir meine Mütze so seitlich auf und hole die Taschenuhr raus, hänge sie mir um wie so eine Goldkette. Ja. Und summe so vor mich her so Hip-Hop-Musik, als wäre ich jetzt hier so der Ghetto-Gangster-Boss und ja. So, fuck the police, they won't come straight from the underground. Und nick so ein bisschen mit beim Laufen und ja. Dreh mich kurz rum, die Jungs gucken ein bisschen verwirrt, vermute ich mal, und sag, mitnicken. Und lauf weiter. Und machen. Okay. Ja, du bist eben auch ein Städter, ja, das macht Eindruck. Du bist einigermaßen ordentlich gekleidet. Ne? Also du kannst dich schon. Das sind halt absolute Bauerntölpel eigentlich. Okay. Gut, wir kommen zur Kapelle, glaube ich. Ja. Und ich sag gleich, du, ihr 2 bleibt an der Haupttür stehen. Okay, ja. Außerdem brauche ich einen auf dem Dach, einen unten drunter, einer an den. Nee, Quatsch. Gleich ist übertrieben. Ich brauche einen Helikopter, wie so Öster Sword. Ja, ich brauche einen Sniper. Ich brauche einen Sniper drüben auf dem Dach auf dem Pub. Ne, gut. Also 2 bleiben hier vorne an der Tür stehen. Ja. Links und rechts von der Tür. Ne, wir nehmen 3. Mhm. Einer dreht sich zur Straße. Mhm. 2 links und rechts vom Eingang. Mhm. Achten mit einem Auge auf den Eingang und links, rechts an der Seite gucken sie vorbei. Das Gute ist, dass keiner flüchten kann. Dass das Dörfler sind und dass das alles ein bisschen incestuös. Und deswegen haben die so einen natürlichen Blick. der so nach außen guckt. Also ein Auge nach links und ein Auge nach rechts. Deswegen können die das sehr, sehr gut machen. Und haben auch so, die haben wie so eine Fischaugenoptik. So. Ja, die ja, sehen genau, ganz weit. Also. Genau, die haben einen riesigen Blickwinkel. Das ist gut. So, und sag noch so, gute Männer. Chameleon Boys. So, aber so Bob Reddy und der andere. Ja. Henchman. Ihr kommt mit mir. Ja, okay. So, und wir gehen jetzt nach hinten. Hier, ihr geht einmal um die Kirche. Genau, wir gehen hinten rum zu dem Hintereingang. Ja. Und ich sag zu dem einen Dude noch, ich brauche mal einen Namen für die, also Officer Bob Reddy ist klar und die anderen sind hier Polizist 1 bis 4 oder Dödel 1 bis 4 oder ja. Ich sag mal Cop 1. Cop 1, 2, 3, 4. So, und das ist jetzt Cop 4, mhm. Cop 4. So, Cop 4, du achtest hier auf unseren Rücken. Okay. Du achtest hier auf die Tür. Und guckst aber auch, dass sich keiner von hinten nähert. Ja. Aber so Bob Reddy, sie kommen mit mir. Okay. Wir gehen rein. Ja, erfolgt, ja. Okay. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Aber so Bob Reddy. Geht weg! Hörst du nur von drin. Aber so Bob Reddy, wir müssen da rein. Mhm. Bitte reden Sie mit Macduff. Er versucht. Öffnen Sie die Tür. Nein! Okay. Bob Reddy, Sie sind ein Riesenidiot, muss ich Ihnen sagen. Bob Reddy, gehen Sie zur Seite, komm, das kriege ich besser hin. Ja. Ich gehe an die Tür und lehne mich ganz nah ran, dass der Schall möglichst gut übertragen wird, ja, über die Holz. Ich nehme an, es ist eine Holztür. Ja. Macduff, wir wissen, dass Sie da drin sind. Ja. Woher wissen Sie meinen Namen? Macduff, ich bin Scott. Wieder von der anderen Seite vorhin. Nein, Macduff, ich bin's Rob Ryder. Ich habe schon mal Gott gespielt. Du kennst es aber auch nicht aus, ey. Macduff, wir brauchen Ihre Hilfe. Wir sind dabei, dieses Monstrum, was für alles verantwortlich ist, das Bahnunglück, vermute ich. Die blutrünstigen Morde in den Quartieren, von denen Sie wahrscheinlich noch gar nichts gehört haben, Macduff. Ja. Sie sind wahrscheinlich von Gott auserwählt worden. Ja. Um Zeuge zu sein, wo dieses Monstrum ist, oder um uns zu helfen bei der Arbeit, um dieses Monstrum aufzuhalten. Ich glaube wirklich dran, dass Sie unsere Möglichkeit sind, diese Morde, dieses grausame Morden aufzuhalten und den Frieden auf Erden wiederherzustellen. Macduff, hören Sie mich. Würfel mal bitte auf Sozial. Und 6 erstört. Scheiße. 18. Hm. Ich mach mal einen Geistesblitzpunkt. Okay. Versuch's nochmal. Was? Um 6 erschwert? Ja. Dann brauche ich 10 oder weniger. 10, ja. 2. Geil. Yes. Geil, Dude. Okay, ja. Er öffnet. Das war's mit dem Geistesblitzpunkt noch Soziales. Ja. Er öffnet zaghaft die Tür. Macduff. Ich wusste, ja. Sie sind der Richtige. Macduff? Ja. Gute Aktion. Er sagt, oh Gott. Oh Gott. Macduff, lassen Sie Folgendes. Lassen Sie mich und Officer Bob Reddy rein und wir unterhalten uns erstmal unter 6 Augen. Ja. Okay. Gut. Unter 7 Augen. Unter 7 Augen. Ja, dein Monokel, Mann. Ach so, okay. Okay, Macduff. Gut, wir gehen rein. Mr. Macduff. Ja, du bist wieder in der Hölle. Ja, stimmt. So, wir schließen die Tür hinter uns und ich werfe noch so einen letzten Blick raus zu Kopf 4 und sag: Halt die Stelle. Halt die Stelle. Kopf 4. So, okay, wir gehen rein. Ja. Und Mr. Macduff, setzen Sie sich einfach. Ja. Er setzt sich an seinen Schreibtisch, das ja. mit Büchern vollgestellt, ja. Okay, Mr. Macduff, fühlen Sie sich in der Lage, mir das zu sagen oder den Sachverhalt zu schildern, den Sie gesehen haben? Sagen Sie mir bitte einfach alles, was Sie wahrgenommen haben in der letzten Nacht im Zusammenhang mit dem Zugunglück, oder was Sie auch immer gesehen haben oder glauben gesehen zu haben in der Umgebung. Es kann alles wichtig sein. Ich bitte Sie, sehr detailliert zu sein. Also als ich wieder als ich von meinem nächtlichen Gebet zurückkam in der Sakristei, weiß ich nicht, okay, ich sag mal nichts weiter dazu, sah ich, ich habe noch ein bisschen frische Luft geschnuppert und ich hörte den Zug einfahren und plötzlich quietschte es. Es war ein Getöse. Es war eine Fritteuse. Der Zug er stürzte einfach um und entzündete das Torf im Torflager. Und im Feuer sah ich einen Schemen, der Richtung Hauptstraße, Richtung Baracken hinfort rannte. Ich bekam eine Heidenangst und es bewegte sich so unmenschlich. Es hatte lange Arme, viel zu lang, lange Beine. Gott hilf mir. Es war grausam. Es war sehr bleich. Und hatte es einen Anzug an? Nein, es hatte einen Lendenschurz. So, es sah sehr komisch aus, wie so ein Lappen vor der Scham. Ich zog mich sofort in die Kirche zurück, verbarrikadierte meine Tür und bewaffnete mich mit unserem Kruzifix, unser wertvollster Besitz. Gold, hier sehen Sie es, er zeigt ja so ein, das steht eigentlich auf dem Altar, so ein goldenes Kreuz, sehr schwer, sieht sehr schwer aus, und schlich mich durch die Nacht zum Hintereingang. Wahrscheinlich nicht die beste Idee, aber ich fühlte mich einigermaßen sicher und zitterte die ganze Nacht. Es möge doch der Tag anbrechen. Ich habe nicht einen Moment geschlafen. Du merkst, er ist wirklich angeschlagen. Und ich durchforstete meine Bücher und blieb in dem hier stecken. Also, er hält dir ein Buch hin. Und ich glaube, dass irgendein heidnischer Teufel treibt hier sein Unwesen. Mr. McDuffs, ich glaube, Sie sind ein sehr kluger Mann und haben alle Hinweise sehr gut geschlussfolgert. Dasselbige, auch wenn ich ein sehr rational denkender Mensch bin eigentlich. Eigentlich. Rob Ryder übrigens. Die Spürnase Rob Ryder. Bitte, tun Sie mir einen Gefallen, Mr. Ryder. Versuchen Sie sich nie wieder als Gott auszugeben. Das ist reine Blasphemie und ich werde Ihnen noch einmal verzeihen, aber das nächste Mal werde ich Sie nicht so einfach davonkommen lassen. Mr. McDuff, es tut mir sehr leid. Manchmal bin ich ein sehr alberner Mensch, aber ich kann es auch nicht lassen. Es gehört zu meiner Persönlichkeit und ich muss Ihnen sagen, manchmal fühle ich mich sehr göttlich, aber ich nehmen Sie das nicht zu ernst. Ich bin ein Mann, ich bin primitiv, aber glücklich. Manchmal übertreibe ich ein bisschen meine Komplexe und ich wollte Ihnen nicht zu nahe gehen mit der ganzen Sache, aber ich muss Ihnen sagen, wir werden uns, um Sie zu beruhigen, auf die Jagd nach diesem Teufel machen. Wir werden ihn vertreiben, das verspreche ich Ihnen. Okay. Und um diesen Teufel zu jagen, brauche ich Sie in meinem Team. Wie er rekrutiert, Alter. Das ist ja Wahnsinn, ey. Ich mache gerade so die Expendables eigentlich so, gell? Ich brauche Sie in meinem Team. Mr. McDuff, Sie sind der Einzige in diesem Ort hier, der außer Torf noch andere Dinge kennt, die diese Welt übersteigen. Ja. Und genauso übersteigt dieser Teufel, dieses Monstrum, auch unseren jeglichen Vorstellungshorizont. Deswegen können wir eigentlich nur mit ihnen, und sie sind unser Sprachrohr zu Gott, und nur mit ihrer Hilfe können wir eigentlich diesen Teufel aufhalten. Und sie haben die nötigen... Es handelt sich nicht um irgendeinen Teufel. Sondern um was? Das Slenderman kann es schon mal nicht sein. Schauen Sie selbst rein. Schauen Sie selbst nach. Okay, ich guck rein in seine Textzeile. Na, es ist halt ein Buch. Oder was? Oder in seinem Buch. Ein blaues Buch. Ja. Es leuchtet blau. Schauen Sie selbst. Ja, ich... Was sehe ich da, wenn ich hinschaue? Das Buch ist zu. Ach so, ich dachte, er hat das geöffnet. Nein, er reichte das blaue Buch. Ach so, ich dachte, er hat euch eine Textzeile offen oder ein Bild oder sowas. Nee. Ja, okay, ich nehme das blaue Buch und öffne es und schaue rein. Es handelt sich um eine Enzyklopädie des Wissens. Mhm. Enzyklopädia Americanas. Eieiei. Okay, und was soll ich mir hier genau angucken, Mr. McDuff? Schauen Sie bei I. Okay, ich blätter durch bis I. Da ist was unterstrichen. Das okay, Wort Indianer. Okay, ich gehe weiter zu J. Guck bei Jones weiter. Nee, doch nicht. Okay, gut, ich gehe wieder zurück zu I. Indianer. Es steht da. Urvolk des neuen Kontinents, durch rote Haut und Naturreligionen und Legenden bekannt. Siehe Manitou-Wendigo. Der Wendigo. Ich habe meine Freundin, wenn die ausgerastet ist, habe ich sie den Mendigo genannt. Sie hieß Mandy. Aber ich wusste nicht, dass Wendy auch ein Wendigo werden kann. Der Wendigo. Ich habe natürlich in meiner Ausbildung als Privatdetektiv bin ich auch über die ein oder anderen absurden Vorstellungen und sowas gestolpert und habe von dem Wendigo schon viel gehört. Das ist aber Quatsch, was du erzählst. Natürlich ist nur eine Lüge. Okay, Mr. McDuff, erzählen Sie mir, was wissen Sie über den Wendigo und die Brauchtümer der Indianer? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nicht... Sie haben eine Enzyklopädie in der Hand. Nutzen Sie diese. Ich kann nicht mehr. Okay, ich kann nicht mehr. Ich blätter mal weiter nach W. Ja. Zu W, zum Wendigo. Ja. Gucken wir mal, was da Schönes steht. Aberglaube vom besitzergreifenden Dämon. Es kann zu Verwandlung und Kannibalismus kommen. Ich bleibe kurz auf der Seite, guck mir das genau an. Hebe langsam den Blick, lass ihn durch den Raum schweifen zu McDuff. Officer Barbrady wird schon bleich. Gucke weiter er zieht seine Schlüsse. Guck weiter zu Barbrady und sag: Er ist es. Der Wendigo. Und starr ihn einfach nur an, so, aber mit einer Entschlossenheit, so nach dem Motto: Wir werden das Vieh killen. Okay, steht noch was weiteres da zum Wendigo? Irgendwelche Empfehlungen? Ja, das eben charakteristisch eine sehr bleiche Haut, dass die Haare sehr schnell ausfallen, die Gliedmaßen werden länger, und dass er auf Feuer reagiert. Meistens von einem geschnitzten Totem ausgehen. Steht da, ob man ihn zerstören kann mit diesem Totem? Also ob das ihm Schaden zufügt? Wenn man das... Das steht da nicht. Nee. Irgend steht nichts weiter. Okay, ich gucke mich in dem Raum erst nochmal um. Liegen da irgendwie das noch Kreuze oder Kruzifixe rum, die noch irgendwie unbenutzt sind, oder, also die noch übrig sind? Oder so? Nee, wie gesagt, es ist eine sehr arme Kirche. Der Pater hat hier Essen kriegt er immer kostenlos im Pub. Er hat eine kleine Waschschüssel und ein Bett noch stehen, weil er wohnt auch gleichzeitig in der Sakristei. Ein offener Schrank ohne Tür mit ein paar Wechselroben und eine Bibel, Bücher vor allen Dingen noch. Und das war's. Mr. Macduff. Pater. Pater Macduff, Entschuldigung. Pater Macduff. McDonald's. McDonald's. Pater Macduff. Haben Sie Weihwasser hier? Ja, natürlich. Kann ich mir da eine Flasche abfüllen von? Bitteschön. Okay. Haben Sie eine Flasche? Ja, hat's schon abgefüllt. Also okay. Danke, Pater. Weil der hat kein Taufbecken. Flasche Weihwasser. Pater Macduff. Es ist der Wendigo. Machen wir uns nichts vor. Wir müssen die Sache aber zu unserem Gunsten wenden. Wissen Sie? Damit uns diese Bestie nicht weiter terrorisiert. Sind Sie dabei oder nicht? Ich frage Sie jetzt. Nein, ich bin nicht dabei. Ich lass mich nicht zerreißen von einer Bestie. Pater Macduff, haben Sie zufällig... Auch wenn der Tod die Erlösung ist und ich meinem Herrn nah sein kann. Ich kann es nicht. Mein Glaube ist gebrochen. Ich will nicht sterben. Pater Macduff, dann bewachen Sie diese Kapelle. Wie Ihren eigenen nicht geborenen Sohn. Wie Ihren Hoden. Kümmern Sie sich um diesen letzten Rückzugsort. Kümmern Sie sich um all die Menschen, die in diesen Zeiten, wo der Wendigo da draußen irgendwo sein Unwesen treibt. Kümmern Sie sich um diese Menschen. Schaffen Sie ihm einen Ort der Zuflucht. Weihen Sie die Türen mit Weihwasser. Zünden Sie Kerzen an. Zündkerzen, meine ich. Der Wendigo reagiert auf Feuer, habe ich gelesen, in dieser blauen Enzyklopädie. Brauchen Sie diese Enzyklopädie noch? Nein, ich gebe sie ihm mit. Gut, dann nehme ich sie mit als Literatur für unterwegs. Danke, Pater. Bereiten Sie Feuer vor, falls das Wesen hier kommt, bevor wir es erledigen können. Ja, ja. Bereiten Sie Kreuze vor. Ja, ich zünde die Bude an. Na, okay, Sie übertreiben gerade, Pater Macduff. Pater Macduff. Das Wesen anzünden, nicht die Kirche. Die Kirche ist gut, Wendigo böse. Okay? Okay, ich hab kurz überreagiert. Kerze, gut gegen Bösewicht. Feuer, das ist schlecht, meine Küche. Schlecht für Menschen. Aus Stroh und Scheiße. Pater Macduff, bereiten Sie alles vor, verbarrikadieren Sie hier diesen Hintergang vielleicht auch. Ja. Hintereingang. Und wie gesagt, bieten Sie den Leuten einen Zufluchtsort, sodass der Wendigo möglichst nur von vorne kommen kann. Ja. Wenn er von vorne kommt, sind wir darauf vorbereitet. Von hinten wäre scheiße. Ja. Sie verstehen, was ich meine, Pater Macduff. Ich verlasse mich auf Sie. Diese Menschen, die noch hier sind, überlasse ich Ihnen. Ich kann nur den Wendigo jagen mit diesen stolzen Männern hier. Aber er guckt, weil nur Officer Barbrady da ist. Ich meine die um die Kirche stehen. Officer Barbrady. Ich wende mich Ihnen zu. Ja. Er sieht gar nicht gut aus. Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Wir wissen, wie wir den Wendigo schaden können. Ja. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja. Außer Feuer. Außer Feuer. Aber wir brauchen noch das Wichtigste. Entschlossenheit. Und Mut. Und dafür sind Sie mit mir zusammen. Ich mache den Hauptjob, Sie machen den Job, sind ja Ihre Männer. Jetzt zwar meine temporär, aber Sie müssen mir mithelfen. Ohne Sie schaffe ich das nicht, Officer Barbrady, verstehen Sie? Pater Macduff kümmert sich um die Leute hier. Der übernimmt den Job hier. Wir kümmern uns um die Jagd. Um das Wesen, um das Monstrum, um den Erfolg. Sie sind mein Schlüssel, um die Männer zu mobilisieren. Wir brauchen jeden einzelnen Mann. Verstehen Sie das, Barbrady? Ich rede mit Ihnen, Barbrady. Ja, verstanden. Sie müssen jetzt wirklich Barbrady sein. Aber Barb ist doch tot. Das war damals bei Stranger Things. Das war der Demogorgon. Wir haben es aber jetzt mit dem Wendigo zu tun. Verdammt nochmal. Der Demogorgon war ein Hundeschiss gegen den Wendigo. Und wir brauchen jetzt ein verdammt starkes Wendigo. Es ist Vigo! Ja, Sir! Ja, Sir! Er ist richtig pumped. Er ist richtig pumped. Ich lasse dich jetzt nicht mal würfeln. Okay. Du hast ihn krass überzeugt. Los geht's! Wir machen das Vieh fertig! Und dann wird gesoffen! Richtig, Bob Ready. Richtige Einstellung. Bob Ready, wir brauchen folgende Sachen. Wir müssen in den Pub. Wir brauchen Alkohol. Ja. Ich habe ein Feuerzeug. Das zündet gut durch. Okay. Ja. Okay. Wir tun es. Okay. Aber er öffnet erst 15 Uhr. Fuck. Bob Ready, haben Sie irgendein Hintertürchen oder irgendeinen Schlüssel dafür? Ich glaube, es gibt einen Hintereingang. Dann nehmen wir den Hintereingang. Okay. Und ich rede ab jetzt nur noch patriotisch mit übertriebenen Aussprüngen, weil ich versuche, diesen Pathos nicht verklingen zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Bob Ready, wir gehen raus. Ja. Okay, erfolgt dir. Wir verlassen die Kapelle. Ja, erfolgt dir. Komm, vier, mitkommen. Gehen drumrum. Jawohl. Jawohl, mein Führer. Nein. Okay, wir gehen vor. Komm, 1 bis 3, mitkommen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Mac, der hieß Udo. Okay, leider hebt die Hand so mit so einer Faust. Ja. Stehen bleiben, halt. Du hast sofort alle Schritte verklingen. Dreh mich rum. Ich muss den Chor. Achso, ja, wir sind eigentlich für die Kapelle. Entschuldigung. Okay, ich guck die 5 Leute nochmal einträglich an. Ja. Guck sie an, lass den Blick so schweifen, sag, alle nebeneinander stellen in eine Reihe. Ja. Alle stehen nebeneinander. Alle stellen sich nebeneinander hin, ja. Sag zu den 5. Ja. Sag zu den, ihr 5. Ja. Seid meine Spezialtruppe ab jetzt. Wir greifen durch. Ihr 4 wisst noch nicht, womit ihr es zu tun habt. Bob Ready schon. Und Bob Ready ist ready, kann ich euch sagen. Es geht um ein Wesen, das, wie soll ich sagen, wie aus einer anderen Welt wirkt. Ja. Manche würden sagen, es ist vielleicht unbesiegbar, übermenschlich. Aber wir haben das. Und ich ziehe aus meiner Tasche das Lexikon und schlage die Seite mit dem W auf. Ja. Hier steht W wie Wissen. W wie Wichser. Das ist das, was ich sehe in euch. Ihr seid richtige Wichser und Muschis. Aber heute werden wir den Wendigo, der hier steht wie W. W wie Wendigo, versteht ihr? Ja. Den werden wir vernichten mit diesem Wissen. Er mag kein Feuer, wir haben Feuer. Sir, ja, Sir. Und halt das Feuerzeug hoch. Ja. Wir haben Feuer, zünd's kurz an so. Ja. Und guck in die Runde und halt so rum. Wir haben Feuer. Es gibt ein Totem für dieses Vieh. Ich fasse in die Tasche. Ich habe ein Totem. Und halt schon mal das Feuer so leicht runter und zünde es schon mal ein bisschen an so. Wir werden es verbrennen, wie dieses Totem. So, und zünd es nur ein bisschen an, aber acht drauf, dass noch nicht Feuer fängt. Ja. Schon halt nur schon mal so drunter symbolisch so. Ja. Wir werden es vernichten. So, pack wieder beides weg. Ja. Und sag so, ihr seid mit mir die Truppe, die den Wendigo jagen werden. Wir werden ihn, diese Gestalt, dieses Monstrum, einfach von diesem Ort verjagen und umbringen und den Frieden hier wieder einkehren lassen. Pater Macduff kümmert sich um die Leute, die Schutz suchen, die hier in dieser Kapelle den Frieden finden. Und jetzt gehen wir einsaufen. Nein, jetzt gehen wir... Jetzt gehen wir in den Pub. Und zwar werden wir es so tun, wir gehen von hinten rein, es gibt eine Hintertür, habe ich gehört. Ja. Und wir holen uns alles, was an Hochprozentigen gibt, damit wir für ein ordentliches Lagerfeuer sorgen können. Sir, ja, Sir! Okay, mitkommen. Sie folgen dir. Okay, wir gehen rüber zum Pub, ganz entschlossen, gehen drumherum, gehen durch die Hintertür. Mhm. Wenn sie verschlossen ist, rammen wir einfach durch, wir brechen die auf. Okay, sie ist offen. Wir machen sie auf, gehen rein. Ich rufe rein, die Wendigo-Jäger sind da. Es ist still. Hallo, Pap. Totenstill. Ich heb wieder die Hand. Steh bleiben. Es ist ruhig. Vielleicht zu ruhig. Ihr seid in einen Raum gekommen, der die Küche ist. Und in einer Küchenzeile, die in der Mitte quasi so eine Kücheninsel ist, hinter ihr siehst du Beine auf dem Boden. Und Blut. Männer, zückt eure Knüppel auf the Bob Ready. Den Revolver. Ja. Und langsam schwingen lassen. Auf rotieren stellen. Okay. Zückt eure Waffen. Waffen sind gezückt. Kopf 3 und 4, ihr guckt nach hinten. Absichern. Okay. Ich gehe langsam. Ich zück meinen Tomahawk. Und gehe langsam rein. Gucke mich genau um. Bob Ready, sie bleiben direkt an meiner Seite. Ja. Okay, wir gehen langsam rein zu der Leiche. Ich gucke mich immer um, ob ich irgendwas sehen kann. Zwischenzeitlich aktiviere ich meinen Riechkolben. Okay. Und schnupper mal durch den Raum. Schnuppergas, Bösewicht. Vielleicht der 80. 71, passt. Oder ist es erschwert? Okay. Also schnupper mal, ob ich irgendwas Ungewöhnliches rieche. Also du riechst auf jeden Fall noch das kalte Stew vom Tag von vorher. Die, es gab Stew. Stewie Griffin. Sie haben Stew gegessen. Und ansonsten riechst du den Eisengeruch des getrockneten Blutes auf dem Erdboden. Und das war's eigentlich an und für sich. Okay, gut. Bob Ready? Ja. Ja. Ja. Bob Ready? Sind Sie ready? Wir gehen weiter. Okay, wir gehen bis zu diesen Füßen. Und ich guck mal, was da so liegt, so. Ich lucke mal hin. So geht's auf Ende. Und werfe einen Blick auf die möglicherweise Leiche. Du siehst eine Frau. Du kannst nur vermuten, dass es eine Frau ist, denn du siehst lange Haare, ihr Gesicht ist quasi nicht mehr vorhanden. Und du siehst noch Zähne, die Augen sind aus den Augenhöhlen entfernt, die Haut, komplette Deckhaut des Kopfes, des Gesichtes ist entfernt. Und der Rest des Körpers ist aber intakt. Also sie hat Brüste, also Beulen da, wo Brüste sein sollten. Und hat auch eine Hausfrauenbekleidungsschürze mäßig an. Also du siehst nackte, also nicht nackte Beine, aber Beine mit Strumpfhosen. Also Bob Ready, wir haben ein neues Mordopfer. Jemand hatte sie zum Fressen gern. Also Bob Ready, wie hieß die Verstorbene? Ich vermute, es ist die Dame, der Pub gehört. Wie ist ihr Name, Bob Ready? Ich habe den Vorarbeiter Smith nach weiteren Bewohnern hier am Ort gefragt. Das müsste Alberta sein. Alberta. Alberta? Ja. Ich glaube, sie haben... Alberta ist zum Opfer gefallen. Ich habe wieder scharf kombiniert, wie sie gehört haben, Bob Ready. Okay. Gut, ich schaue mich mal noch ein bisschen... Ich guck mal bei Bertha, ob sie noch irgendwas Lustiges dabei hat. Nee. Okay, gut. Du kannst... Ein Messer hatte sie in der Hand. Arbeit, okay. Küchenmesser. Es ist sonst eine ganz normale Stino-Küche. Also. Ja. Okay, gut. Okay, gut. Wir müssen zur Bar. Okay. Bar ready. Ich bin nämlich Bar ready. Yeah. Okay, wir gehen zur Bar weiter. Ja. Und ja, die Jungs sind hoffentlich noch hinter mir, also gehen noch mit, zwei gucken nach hinten. Ja. Wie so ein SWAT-Team. Und ja, Männer, bleibt aufmerksam. Okay. Die anderen beiden gehen hinter die Bar, also Kopf 3 und 4 gucken nach hinten, 1 und 2. Ja. Ihr nehmt alles mit, was ihr an harten Alkohol findet. Okay. Hochprozentiges. Ja. Sie schaffen es, 5 Flaschen Whisky zu besorgen. Okay. Gut. 5 Flaschen. Mehr nicht. Der Rest ist Bier in einem Fass. Gut. Okay, gut. Sonst weiter im Pub noch irgendwas Auffälliges oder sowas? Ja, es ist nur ein also Kampfes die Stühle. Nee. Die Stühle sind hochgestellt. Ja. Es ist ein Klavier in der Ecke. Die Lichter sind aus. Es riecht nach kaltem Rauch, wie das so nach so einer durchzechten Nacht nun mal so ist. Der Boden ist aber schon gereinigt worden. Und du bist ja quasi durch eine Tür gekommen und es führt noch eine Tür nach rechts. Wenn du jetzt durch, wo du durch die Tür gekommen bist, quasi, von der Küche aus. Mhm. Und links neben dir geht noch eine Treppe, die, da ist keine Tür. Mhm. Da geht's eine Treppe nach unten. Okay. Gut, ein Getränkekeller. Männer, der Alkohol, eine Whiskyflasche bekomme ich. Okay, sie geben dir. Halt so die Hand auf so ganz lässig so. Hm. Zack. War ready, sie nehmen eine. Mhm. Und den Rest, die restlichen drei verteilen wir auf Kopf 1 bis 3. Mhm. So, gut, da habe ich einmal Whisky. Mhm. Gut. Bob Ready, ihr mitkommen. Kopf 1 und 2, ihr bleibt hier. So geil, wie du deine Leute von die Karte. Das ist richtig delegiert, gell, alles. Das ist wie mit mir. Wie bei mir im letzten Pen and Paper. Mhm. Na gut, Kopf 1 und 2, ihr bewacht hier die Stelle, die anderen mitkommen. Ja. Gut, wir gehen nach unten. Ich gucke da unten mich nochmal um. Ja. Du siehst nichts. Gut. Also da weiß dunkel ist. Ist dunkel. War ready, gucken Sie nach einem Lichtschalter. Es gibt keinen Lichtschalter. Achso, Quatsch. Ich merke schon richtig, wie ich total in der Moderne gerade abgetaucht bin. Ja. Okay, mir ist es zu dunkel hier, Bob Ready, wir gehen wieder raus. Ja. So, gehen wir wieder hoch. Okay. Okay, Leute, alle mitkommen, wir gehen wieder raus durch die Hintertür. Okay. Wir verlassen das Lokal. Mhm. Gut. Also das Lokal verlässt, fällt ja eine Laterne, eine Tranlaterne auf in der Küche. Oh, das ist eine Laterne. Wollen wir mal nicht so sein. Okay, wir gehen nochmal runter, Bob Ready. Ich hätte es noch sagen müssen, deswegen sage ich es dir jetzt. Achso, okay. Ja, deswegen sage ich es dir jetzt, weil das mein Versäumnis war, deswegen. Gut, alle Laterne. Ich nehme mein Feuerzeug, zack, zündet die an. Mhm. Bob Ready, sie halten die Laterne. Okay. Okay, wir gehen runter nochmal. Ja. Leuchten dann nochmal rum und schauen uns dann nochmal um im Keller. Ja, okay. Du siehst... Du siehst ein Fass, noch ein Fass und noch ein Fass. Und auf dem einen Fass ist eine dunkle Schrift drauf, die von den anderen Fässern hervorhebt. Da kommt das Emblem bekannt vor. Emblem. Das Emblem. Okay. Bob Ready, leuchten Sie mal mehr hier zu dieser Schrift. Ja, macht er. Was steht da? Loch Kokos. Loch Kokos, finest Irish Whiskey. Okay, Bob Ready, ich fürchte, ja Mann, Loch Kokos diese Woche. Weg der Hof. Geht das Logo, kommt mir bekannt vor. Ja. Ist es ein riesengroßer Pimmel? Nee. Okay. Bob Ready, helfen Sie mir. Kennen Sie dieses Logo irgendwo her? Mir kommt es so bekannt vor. Das ist doch von den Flaschen, die wir uns gerade eingesteckt haben. Ah, verstehe, okay. Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Manchmal bin ich wie ein Goldfisch. Aber ein verdammt gefährlicher Goldfisch. Und guck nochmal so mit dem Faustgesicht ihn an. Okay, gut. Bob Ready. Ja. Es reicht. Mhm. Meine Neugier ist gesättigt. Wir haben das, was wir wollten. Raus hier. Okay. Gut, wir gehen wieder raus. Laterne nehmen wir mit. Ja. Löschen Sie die Laterne. Laterne ist gelöscht. Und wir nehmen sie mit. Ja. Bob Ready, übergeben Sie die Laterne. Nee, Bob Ready, behalten Sie die Laterne. Okay. Da wissen wir, wen es fertig hat. Schwierig, den das ist sagen. Irgendwann wird es nämlich dann schwieriger. Wer hat welches Item, gell? Ja. Okay, gut. Wir verlassen das Etablissement durch die Hintertür. Ja. Okay. Alle mitkommen. Ja. Wir latschen die Straße runter Richtung Süden, gehen zu den Quartieren nochmal. Ja. Ich gucke nochmal, ob dieser Typ hier, Mr. Mustache, Mr. Smith, der ist weg. Noch da ist, gut, ist weg. Sind sonst noch irgendwelche Leute unterwegs? Ja, hier sind noch zwei, Polizisten. Okay, ich gehe nochmal schnell zu denen. Ja. Kopf 5 und 6. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein. So. Sehr gut. Weitermachen. So, Lichtgrad, der Smith hat ja gesagt, das Wesen ist nach Süden geflohen. In den Wald. Mhm. Richtung Wald. Bob Reddy, welche Straße müssen wir in Richtung Süden nehmen, damit wir auf den Wald treffen? Ich sehe hier zwei Straßen, die nach Süden führen. Er beschreibt dir den Weg hinter dem Unglück quasi. Genau. Okay. Genau. Im Ort Richtung Torflager, sagt Gut. er. Gut, okay. Gut, Bob Reddy. Wir gehen dahin. Also wir geben uns jetzt in die Richtung, gehen nochmal zur Haltestelle kurz. Hier ist die Haltestelle. Ah ne, ich meine zur Unfallstelle. Zur Unfallstelle, ja. Vor dir, soll ich sagen, was du siehst? So, ja, ja, sorry. Vor dir ist ein richtig krasses, eine krasse Mess. Es ist noch ganz schön heiß. Mhm. Es ist noch ganz schön... Der Zug ist quasi komplett ausgebrannt. Mhm. Das ist eine unglaubliche Hitze. Die Glut hat noch eine unglaubliche Hitze. Bloß wie durch ein Wunder. Am hintersten Eck des Geländes haben es noch zwei, drei Ölfässer überlebt, die dort einsam stehen. Die wahrscheinlich für Wartungsarbeiten an der Lok verwendet wurden. Okay. Die vier Cops stehen auch noch da, ja? Mhm. Okay. Okay, Leute. Du bist Cop 7, du 8, du 9, du 10. Mhm. Anders kann ich mir euch nicht merken. Ich will eure Scheißnamen gar nicht kennenlernen. Ihr seid für mich nicht zweiter als Hunde. Ihr seid für mich Dreck. Nee, Gott, das sag ich dir nicht. Ihr seid der letzte Dreck. Und warum ich keine Namen für euch benutze? Nicht, weil ich euch nicht leiden kann oder sowas oder eure Namen nicht merken kann. Ist natürlich eine Lüge, weiß ich selbst. Ja. Sondern weil ihr für mich alle gleichwertig seid. Und ich euch nur durch die Zahlen besser auseinanderhalten kann. Ja. Und weil ich der Meinung bin, hier muss jeder mit jedem mithalten. Jeder muss eine Nummer haben. Nummern sind der Schlüssel zum Leben. Okay. Cop 9 und 10. Ja. Nee, Quatsch. Mhm. Nee, 7 und 8. Ja, ihr bleibt hier, ihr haltet weiterhin Wache. Jawohl. 9 und 10, ihr nehmt die zwei Fässer, die hier stehen, die Ölfässer. Und ihr kommt jetzt verdammt nochmal mit. Das ist aber zu schwer. Die schaffen zu zweit eins, maximal. Gut, Korb 9 und 10, ihr nehmt eins. Ja. Korb 8, du kommst auch noch mit. Korb 7, du schaffst es alleine hier, oder? Guckt sich so verschwörerisch um und wie sagt man, suspicious? Naja, halt, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Er fühlt sich unwohl, aber er sagt schon, ja, das wird schon. Okay. So ungefähr. Komm, 7, du hältst die Stellung. Zwei Kollegen sind oben noch an der am Quartier. Mhm. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, schrei. Ja. Dann schrei nach deiner Mutti, wenn du Angst bekommst. Ja. Aber du schaffst das, weil du ein geiler Typ bist. Mit Eiern. Eier, wir brauchen Eier. Gut, gut, also 9 und 10 nehmen ein Fass. Und hier 8 und, wie heißt du nochmal? 4. Du nimmst noch eins mit. Du nimmst noch 1 mit 8 zusammen. Ja. Okay. Machen sie. Die haben jetzt die Fässer am Start. Gut, alles zwei klar. Fässer, zwei Ölfässer. Mitkommen. Mitkommen, die kommen mit. Achso. Alle nochmal warten. Alle nochmal stehen bleiben. Ja. Stell die Fässer nochmal ab. Ja. Ich bin ja kein Unmensch, Leute. Wisst ihr? Was kommt denn jetzt? Alle nochmal in der Reihe stellen. Ja. Nebeneinander. Machen sie. Okay. 8 bis 10, ihr wisst noch gar nicht, wo wir jetzt hingehen. So. Ja, stimmt. Der Rest von euch weiß es schon. Wir werden vielleicht die Hölle sehen heute. Wir gehen zum Wendigo. Sagt der eine. Schnauze, 4. Ja, ich wollte doch nur sagen. Das war nett gemeint, aber einfach unangebracht mir gegenüber. Das untergräbt meine Autorität. Man schreibt Autorität. Okay. Ihr Leute, ihr geht jetzt mit mir auf Wendigo-Jagd. Wir haben, wenn ihr denkt, das ist ein Überwesen, vielleicht schon mal davon gehört habt. Nein. Ihr habt noch nicht davon gehört? Nein. Es ist ein übermenschliches Wesen, es gilt als fast unbesiegbar, habe ich mir sagen lassen. Aber wisst ihr was wir haben? Wir haben einen Schlüssel, um dieses Wesen zu besiegen. Wir haben die Fässer, wir haben Whisky. Vielleicht auch zum Mut antrinken. Aber Wir können ihn auch zum Anzünden nehmen. Wir haben Knüppel, wir haben einen Revolver, wir haben Officer Bob Ready. Wir haben euch, wir haben Mut, wir haben Kraft, wir haben Energie. Und wir haben das Wichtigste. Mich. Nummer 10 lacht nur. Das war natürlich ein Witz. War ein Witz, ne? Wir haben alles, was wir brauchen, um dieses Wesen unschädlich zu machen. Wir wissen, wo es lauert. Hoffentlich. Und wir machen das Vieh sowas von fertig. Wir werden den Arsch aufreißen, den Wendigo. Wir bringen die Wände. Stille. Die sind alle übelst beeindruckt. Wenn ich sage, seid ihr bereit, dann ruft ihr verdammt nochmal los. Okay. Also frage ich euch, ihr Scheißkerle, wie ihr alle hier steht, seid ihr bereit? Das reicht mir nicht. Ihr Muschis, seid ihr bereit? Ich schrei nochmal energisch. Und du siehst schon, wie mir so eine leichte Ader schwellt hier so am Hals. Ja. Bob Ready. Ja. Officer Bob Ready. Bist du bereit? Und nehm ihn nochmal so speziell ins Kreuzfeuer, weil er da direkt davor gesetzt ist. Verdammt nochmal. Das will ich aber auch meinen. Und jetzt. 19, Fässer nehmen, Fass nehmen. Ja. 4 und 8. Nee, 4 und 8. Auch zufassen. Wie ihr verliert die Fassung. Nein. Dann kriege ich hier die Krise. Und jetzt alle in Reihe und Glied losgehen und dann dabei marschieren wir fröhlich und singen. Hüp, hüp, hüp, hüp, hüp, hüp, hüp, hüp, hüp. Wir gehen also Richtung. Wir gehen nach Süden, marschieren los Richtung Wald. Wald. Geht am Wald vorbei. Im Wald. Der Wald wirkt ruhig auf euch. Kann ich irgendwas im Wald erspähen oder irgendwas? Nein. Was sehen? Erst zu dicht? Nein. Männer, stehen bleiben. Der Wald. Ihr bewegt euch halt auf dem Weg. So. Ja, ja. Links von euch. Ihr lauft quasi mehr an dem Wald vorbei. Genau, links von euch ist Stark's Pond. Hm? Stark's Pond. Und da war und da ist so, nein, ein Wald ist das nicht. Ja. Das ist eine Ansammlung von Bäumen. Hm. So. Okay, also ist einfach nur so ein kleines Ding. Ja. Okay, Männer. Ich glaube, der Wendigo ist nicht hier. Okay. Er hätte uns schon längst überrascht wahrscheinlich und angefallen. Wir marschieren weiter. Okay. Und er geht den Weg weiter. Jetzt haben wir links höp, diesen... Höp, höp, höp, höp, höp, höp. Links ist jetzt so ein Fluss oder was? Oder ein See? Oder was? Nach Stark's Pond. Stark's Pond. Ein Teich. Okay. Männer. Hier links ist Stark's Pond. Ja, lasst uns baden gehen. Okay, Männer. Wer von euch will baden? Ganz vorsichtig hebt sich Nummer 10. Okay, das war mir klar. Ich wusste, dass ihr alle ein Scheißhaufen seid, aber Nummer 10, du bist der größte Scheißhaufen von allen. Ja. Du, komm mal her. Ja. Komm mal her, ja. 10. Ja, komm. Stellen wir das Fass ab. Ja. Komm mal her. Ja. Der Rest bleibt stehen, wo er steht. Geh, ich nehme ihn so und sag so, du willst also baden. Mhm. Ja. Komm, wir gehen mal ran ins Wasser, wir schauen uns das mal an. Ja. Gehen ja ran. Er guckt ganz weit nach unten, weil er ist über 2 Meter. Ja. Stimmt, ich bin ja ein Winzling. Guck ihn so an und sag so, also gehen ganz nah ran, sehen unsere Spiegelung. Ja. Siehst du, was ich sehe? David und Goliath. Aber nicht schlecht, Nummer 10. Du bist lustig, weißt du das? Du bist ein richtiger Scherzkeks. Mhm. Weißt du, dass ich gerade nicht für Scherze aufgelegt bin und trete ihn einmal so richtig in die Nüsse? Ja. Oder, na gut, ich muss nicht treten, ich muss eigentlich schlagen. Ja, also, du musst einfach nur die Faust ausfahren. Fahr einfach, schlag ihn einmal voll in die Nüsse, sodass er sich bücken muss. So, Wirf mal auf Handeln. Auf Hanteln. Hanteln. Ne, was ist das? Was wird das jetzt? Eine 16. Ich habe 18. Schön gecheatet. Durchgekommen. Okay. Er krümmt sich. Krümmt sich so nach unten. Er krümmt sich so weit, dass sein Kopf auf deiner Kopfhöhe ist. Ja. So, und jetzt packe ich ihn volle Bude an Haaren und tunk ihn einfach nur ins Wasser. So. Leider hat er eine Glatze. Nein, da packe ich ihn am Schlawittchen und tunk ihn unter. Oder okay. Tunk ihn einfach nur mit beiden Händen. So, und nebenbei fange ich an, so einen Monolog zu halten, während er da tunkt. Ja. Männer. Manche haben von euch den Ernst der Lage noch nicht verkannt. Nebenbei Brodel, der so unerkannt. Noch nicht erkannt. Ja. Ich meine, ihr habt ihn verkannt. Nummer 10 hier. Machen wir uns nichts vor. Er ist ein Primat. Aber wir brauchen Primaten. Menschen, die simpel denken. Ja. Um diese Sache zu lösen, um den Wendigo zu jagen. Zwischendurch lasse ich ihn mal kurz hochtauchen, damit er nicht ertrinkt. Okay. Okay. Ja. Nummer 10. Ich mache das nicht, weil ich dich hasse oder weil ich ein Sadist bin. Ich mache das, damit du den Ernst dieser Lage erkennst und alle anderen auch. Und du bist mein Werkzeug, um den Ernst der Lage nochmal zu zeigen. Und tuck ihn wieder unter. Männer. Männer. Ich liebe euch eigentlich. Ihr seid wie Söhne für mich. Aber ihr dürft... Ihr sollt nochmal so einer verständnisvoll machen. Also, wäre so richtig schön Zuckerbrot vor der Peitsche. Aber während der Wendigo da draußen auf uns wartet, ja, um uns den Arsch aufzureißen, und das meine ich ernst, ich heb ihn wieder kurz hoch, die Nummer 10, während, und brüllt ihn jetzt ins Ohr, während der Wendigo auf uns wartet, können wir nicht hier noch ein Bad nehmen? Ja. Weißt du das? Ja. 10. Und jetzt will ich verdammt nochmal, dass du die Arschbacken und ihr alle die Arschbacken zusammenkneift. Und jetzt funktioniert. Ich brauche Männer, auf die ich mich verlassen kann. Und Bob Reddy ist bereit, alles zu tun. Stimmt's, Bob Reddy? Yes, Sir. Das habe ich mir gedacht. Bob Reddy? Ja. Sie sind mein Mann. Und ihr Scheißhaufen hier, den ich hier vorgeworfen bekomme. Ich könnte bessere Männer gebrauchen, aber ich habe euch bekommen. Und diese endlose Rede hier überall hinführt. Und es ist okay. Es ist besser als nichts, aber... Die Moral steigt nicht gerade. Aber wisst ihr was? Ich sehe, dort wo viele Lücken sind in euren Köpfen, sehe ich Platz. Platz für mehr, für Raum. Raum, der gefüllt werden kann. Mit Motivation, mit Energie. So, Nummer 10. Hebe deinen Körper jetzt wieder. Er steht auf. Langsam. Hat einen weltfremden Blick. Ja. Atme tief durch. Spürst du diese Luft? Ja. Spürst du diese Freiheit gerade wieder? Ja. Jetzt eben warst du kurz vorm Ertrinken. Weißt du, warum ich das getan habe? Um dir den Sinn des Atmens, deines Lebens nochmal vor Augen zu führen. Kurz bevor wir dem Tod ins Auge sehen werden. Du hast es gerade auch getan. Du bist den Männern, die da drüben stehen, gerade einen Schritt voraus. Du merkst gerade wieder, was es wert ist zu leben. Und siehst und hast dem Tod kurz ins Auge geblickt. Du bist den Männern da drüben einen Schritt voraus. Und ihr Männer solltet euch ein Beispiel an Nummer 10 nehmen. Nummer 10 ist ein Mann, der hat gerade einen Schlag in die Nüsse bekommen, ist fast ertrunken. Ja. Und jetzt ist er wieder voll da. Nummer 10. Ja. Du. Ja. Bist ein Mann. Ja. Und ihr anderen seid auch Männer. Nummer 10 geht wieder dahinter. Gruppiert dich ein. Gruppiert sich ein. Macht so ein bisschen das Wasser, versucht so ein bisschen was Wasser von sich abzumachen, so. Die Tropfen. Und jetzt! Und du siehst, dass auch Tränen dazwischen sind. Und jetzt will ich verdammt nochmal, dass ihr die Arschbacken zusammenkneift. Nummer 10, Nummer 9, Fass in die Hand. Ja. 8 und 4, zufassen. Ja. Und jetzt reißen wir dieser Bestie. Wir reißen sie auseinander. Wir! Bringen den Wendigo zur Strecke. Seid ihr bereit? Auf geht's. Auf geht's. Okay, wir ziehen weiter. Okay, er kommt. Er zieht den Weg weiter. Und er kommt an einen Felsen. An der Felsen? Dieser hat eine Öffnung, eine sogenannte Höhle. Stopp. Ich heb wieder die Hand. Ja. Die zur Faust geballt. Guck so leicht über die Schulter. Ja. Wir sind da. Und unsichere Blicke. Polizist 10 lässt das Fass fallen und rennt schnurstracks in die Höhle rein. Ich bin ein Mann! Rennt in die Höhle. 2-3 Minuten später hast du einen markerschütternden Schrei. Und dann nichts mehr. Ich gucke ganz cool weiter. Ich versuche die Fassung zu wahren. Drehe mich langsam um. Die Blicke sind zunehmend unsicherer. Wer eine freie Hand hat, zieht seine Waffe. Bob Ready, Revolver. Er zieht seinen Revolver. Und dann ziehe ich meine Waffe. Bob Ready. Ja. Und ihr alle. Die haben ihre Knüppel draußen, ja. Jetzt ist der Moment der Wahrheit. Mhm. Also außer, warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Wie machen wir es? Die 4 und 8 haben ja ein Fass. Ein Fass getragen, ja. Okay, 4 und 8, ihr behaltet das Fass in der Hand noch. Ja. Nummer 3 nimmt das Fass mit der 9 zusammen. Ja. Der Rest bewaffnet sich mit Knüppeln. Mhm. Scheiße, ich habe das Taschentuch weggegeben, das war dämlich. Männer, der Rest, wer eine Whiskyflasche hat, rausnehmen. Ja, machen sie. Ich habe noch eine Zeitung. Mhm. Zerreiße die Zeitung, gebe jedem ein Stück, öffnet die Flaschen, steckt ein Stück Zeitung rein. Mhm. Schön Molle. Molle. Molle, Molle. Männer, das wird gleich mollig-wollig da drin. Sag ich noch. Und ja. Ich ziehe auch meine Whiskyflasche und stopp ein bisschen Zeitung rein. Mhm. Und schnapp meinen Taschendrachen. Okay. Jetzt überlege ich noch kurz. Mache ich noch irgendwas in Vorbereitung? Achso, scheiße. Bob Ready. Ja? Nehmen Sie die Laterne raus. Macht er. Ich zünde die Laterne an. Hast du? Bob Ready, Sie bleiben direkt an meiner Seite. Jawohl. Eine Hand Laterne, andere Hand Revolver. Okay. So, 1 und 2, ihr bleibt direkt hinter mir. Mhm. Mit Whisky und Knüppel bewaffnet. Ja. Also Molly. Ja. Molly Whisky. Molly Galski. So, ich gehe vorne weg mit. Okay, wir gehen da jetzt rein. Ja. So, die anderen beiden lassen erstmal die Fässer in der Hand. Mhm. Okay, wir gehen rein. Geht rein, ihr betretet die Höhle. Betreten ganz vorsichtig den Raum. Die Höhle. Die Höhle besteht aus Stein. Erde. Wie ich mir dachte, jede Menge Steine. Ja. Sie ist nicht wirklich lang. Es gibt ein paar Wege nach links und nach rechts. Abbiegungen, nicht Wege. Hm. Sie ist relativ linear. Und wir laufen in sie hinein. Es wird immer dunkler. Das Licht schwindet. Könnte ich irgendwo Spuren ausmachen, wo die 10 lang gegangen ist vielleicht? Sehe ich irgendwelche? Ja, die siehst du. Na. Okay, den Weg folgen Richtung wir. Richtung hintere Höhle. Okay, den Weg folgen wir, Männer. Wir holen Nummer 10 zurück. Und ich weiß selber, es war eine Lüge. Ich weiß selber, ich saß nur zur Motivation, weil ich weiß, was du links tut. Okay, wir gehen tiefer rein. Ja. Ist es abschüssig oder ist es ebenerdig? Es ist abschüssig, ein Stück. Ist es relativ gerade oder geht es immer so schlingelmäßig weiter oder wieder was? Du siehst in der Ferne, also du läufst so ein paar Schlängel lang und dann wird es relativ geradlinig. Okay, gut, soweit gehen wir erstmal durch. Ja. Und jetzt ist es immer noch abschüssig. Abschüssig. Okay. Männer halt. Du hörst ein komisches Geräusch in der Höhle. Hört ihr das? Das ist er. Der Wendigo. Okay, Männer. Da hörst du noch. Hat sich kurz einer in die Hose geschissen. Entschuldigung, ist sonst nicht meine Art. Achso. Kein Problem. Wir sind ja unter uns. Nummer 9. Okay, Nummer 9. Ja. Nummer 8. Ja. Tretet hervor mit dem Fass. Ja. Stellt das Fass ab. Ja. Legt es auf die Seite. Ja. Gott getan. Okay. Schiebt es an und lasst es durchrollen. Okay, also das lassen das schon mal runterrollen. Ja. Okay. Ein Mörderlärm. Hm. Und es knallt an etwas dran. Hm. Ein metallisches Knallen gegen was Hartes. Okay. Gut. Schnappt eure Waffen 9 und 8. Knüppel haben die wahrscheinlich. Ja, Knüppel. Nee, Quatsch. Übergebt das Fass auf 9 und 8. Hm. Der Rest bewaffnen alle, wer noch eine Whiskyflasche hat, in ja. die Hand. Ja, ist. Mit Zündschnur und alles sozusagen. Mhm. Und der Rest sonst, wer jetzt keine Waffe in der Hand hat, Waffe, Knüppel in der Hand. Mhm. So, okay, wir gehen weiter. Geht weiter. Na? Und immer schön Bob Ready leuchtet. Und er kommt an einen kleineren Raum. Also etwas, schon etwas größer. Es passen alle rein und das Fass lehnt, also es reflektiert so ein bisschen, ist ja ein Metall, reflektiert so ein bisschen den Lichtschein der Laterne, der kommenden Laterne, und ihr seht etwas vor dem Lichtschein, nur vor dem Fass entlanglaufen. Ist gleich wieder weggehuscht. Also auf der einen Seite zur anderen. Das ist quasi wie, die ist wirklich so relativ rund, die. Mhm. Ich gerade, wie ich es mache. Okay. Also gehe ich recht in der Annahme. Du hast jetzt gesagt, der Weg geht runter. Ja. Das Fass ist jetzt hier da aufgesprungen und dann geht es links rein in den Raum. So. Ja, mal es mir mal auf. Vielleicht malst du mal auf. Mach mir mal eine Skizze. Das ist wirklich, wirklich so. Wirklich nur so. Hier kam das Fass runter und es liegt jetzt hier hinten. Und ach, es liegt im Raum drin. Es ist hinten an die Wand gestoßen. Ah, okay, alles klar, gut, das habe ich jetzt. Da habe ich nicht gut genug zugehört. Das ist so ein kreisrunder Raum. Okay. Ein Hohlraum einfach. Das, okay, alles klar. Ist das dran geknallt. Gut, ich nehme. Ja. Ich nehme meine Whiskyflasche. Ja. Feuerzeug dran, zünd's an. Und ich schmeiß es hinter in die Ecke dort, wo ich das Fass vermute. Dann laufen wir auf Handeln. 14. Ich verlänge. 18. Okay. Und hoffe, dass die ganze Schose ordentlich loszündet. Schon mal. Dann haben wir nämlich auch gleich Licht im Raum. Feuer. Du hast noch. Fast wie ein Vampir. So, es zündelt, aber mit dem Fass passiert nichts. Mit dem Fass passiert nichts? Nee. Es zündelt nicht los? Nee. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das heißt, es brennt nur kurz und erlischt wieder. Ja, es brennt schon kurz. Also eine Alkoholverpuffung geht da relativ schnell weg. Klar, ne? Also es brennt kurz und dann wird es wieder weniger. Hm. Okay, gut. Männer. Ja. Ich darf nur noch ganz kurz ansprechen. Ich habe es nicht mit meiner Ansprache. Männer, das ist der Moment der Wahrheit. Ey Leute, es nervt sogar mich schon. Männer, das ist der Moment der Wahrheit. Jetzt speisen wir in der Hölle. Und ich schnappe meinen Tomahawk in die Hand. Ja. Und ich noch irgendwas Schönes. Ah, die Flasche Weihwasser habe ich ja noch. Ja. Das schnappe ich mir in die andere Hand. Ja. Und Bob Ready mitkommen und es rennen wir alle mit hinterdrein und wir betreten den Raum. Der Raum ist wie gesagt kreisrund. Hm. Das Fass steht in der Ecke. Und ihr seht ihn. Du siehst ihn. Das erste Mal. In echt. Eine grauenhafte Gestalt. Unmenschlich verzogen. Ein verzogenes Kind. Nein, ein verzogenes Gesicht. Weit aufgerissene Augen. Merkwürdige, veränderte Zähne. Die Geifer von sich tropfen. Die Männer um dich herum geben ein leises Wimmern von sich. Sie sind geschockt. Und der Wendigo greift an. Ich lasse noch kurz einen flapsigen Spruch los. Ich wusste nicht, dass meine Ex-Freundin auch hier ist. Okay. Die Männer. Okay. Nigger. Rider, Nigger. Nigger. Red. Night Rider. Gut, okay. Wir gehen uns in den Kampf. Ja. Der Wendigo fängt an. Okay. Greift Nummer 9 an. Macht Schaden. Nummer 9 liegt. Nein, Nummer 9! Ruf ich noch hinterher so. Nummer 9 ist. Ist dead. Naja, kannst du jetzt nicht sagen. Er fällt um und bewegt sich nicht mehr. Gut, alles klar. Er greift ihn an mit seinen Krallen. Mit seinen. Hat der Wendigo noch einen Angriff? Achso, ich müsste erst mit Initiative. Ja. Würfeln, gell? Was habe ich denn? Na, 2, 23 habe ich. Okay. Okay. Bin ich jetzt dran, oder was? Mhm. Okay, ich schnapp mir die Flasche Weihwasser. Also ich hab's ja schon bei Hand. Ja. Und ich hoffe mal, dass es wirkt. Ich schmeiße jetzt erstmal die Flasche Weihwasser auf das Handeln. Vieh. Ne? Was sind das? Eine 5? Ja, das ist eine 5. 18 habe ich. Getroffen. Nichts geschieht. Scheiße. Hätte ja klappen können. Ja. Gut, okay. Dann, ja, können ja die anderen Jungs. Bob Reddy, feuer, du bist das Zeug, Geld! Er feuert. Hm? Er feuert und feuert und trifft aber nicht. Okay. Bob Reddy, du Lusche! Hoffe ich nochmal. Ja. Und sag alle anderen und Cocktails bereit machen und halt so das Feuerzeug hin. Ja, ja. Sag ich mal, dass die alle schnell anzünden können und gleich drauf werfen können, sag ich mal, drei nach. Ja. Na? Machen sie. Ja. Sie werfen. Ja. Und treffen. Gut. So, das mal schnell. Geheime Aufschreibungsphase. Ja, mach das so. Ein guter Treffer. Die. Also ich nochmal zur Erklärung, ich habe jetzt rote Würfel, die den Schaden fürs Feuer auswürfeln. Und das hier ist der Fassschaden. Hm? Das ist dann ein Multiplikator. Hm? Ne? So, sie haben geworfen. Der Wendigo ist dran. Hm? Schon wieder so hoch. Der Wendigo trifft Nummer 4 schwer. Er lebt aber noch. Nummer 4! So. Noch ein Bier! Ich tue immer so, als wären sie mir alle ans Herz gewachsen, so, ja. Um die Moral nicht noch zu lang. Ja. Nein, Nummer 4! Ich kenne nicht mehr seinen Namen. Nummer 4, nicht du! Die. Du hörst auf einmal Laufen, schnelles Laufen und du siehst auf einmal, dass nur noch Nummer 3, Bob Reddy und du sich im Raum befinden mit dem Wendigo. Die anderen haben die Panik und die Flucht, haben die Panik bekommen und haben die Flucht ergriffen. Hm. Ich rufe noch so hinterher, ihr Moschis! So, okay, 3, Already und Dinge sag ich noch. Hm. Und ich und mich. Okay. Ja. Ich habe gar nicht erwähnt, dass die Leiche von Nummer 10 auch da drinnen liegt. Achso. Ja, der ist ja da drinnen gefallen. Ja. Okay, dann haben wir ja das Fass theoretisch noch rumstehen. Mhm. Ah, fuck. Wie setzt man das jetzt am besten ein? Okay, Bob ready und Nummer 3. Ja. Bereit machen. Ja! Ihr zwei. Ja. Ich lenke den Wendigo ab. Ja. Ihr zwei schnappt in der Zeit das Fass. Und dann rennt ihr mit dem Fass auf den Wendigo zu. Oh Gott. Ja. Das ist jetzt eine richtig Kamikaze-Aktion. Scheiße. Schade, ist schon. Bob Reddy, gib mir noch den Revolver kurz. Ja. Du brauchst ihn nicht. Du brauchst die Hände frei für das Fass. Ja. Okay. Macht er. Scheiße, der Wendigo ist verdammt schnell. Fuck. Er macht einen Angriff. Er trifft dich leicht am Bad, an der Wade. Scheiße, Marmelade! Scheiße, Marmelade! Er zieht dir 10 Lebenspunkte ab. Mhm. Du bin ich aktuell bei 87. Das mal zu betonen. Okay. Männer, beeilt euch! Meine, gut, war jetzt eine leichte Ablenkung auch. Ja. Ja, ich hoffe, die... Sie rennen auf sie zu. Sie brüllen. Es sollte mal lauter. Ja! Ich hoffe, die rennen irgendwie das Vieh um mit dem Fass irgendwie. Oder so schaffen es das Vieh irgendwie. Vielleicht ja, an, sie drängen vielleicht es, an die Wand dadurch, dass es... Dadurch, dass es so ein bisschen in deiner Nähe war und sich gerade wieder aufgebaut hat, schaffen sie es... das ein bisschen in die Ecke, in einen runden Raum, also in so eine Rundung von dem Raum ein bisschen einzukesseln. Hm. Ja. Das schaffen okay. sie. Okay, und ich renne schnell hinterher. Ja. Und haue mit dem Tomahawk eine Öffnung in das Fass. Okay. Es gelingt dir. Steck noch schnell ein Stück, was habe ich noch, was ist entzündlich. Vielleicht habe ich noch ein Stück Zeitung oder sowas. Ich habe die Enzyklopädie noch. Ich hau die Enzyklopädie da rein. In die Öffnung. Okay. Steck die rein. Und zieh das Feuerzeug und zünd es an. Ja. Und sag, Männer! Ja. Lauft! Und zünd das an. Ja. Und hoffe, dass die es irgendwie noch schaffen, schnell zur Seite wegzurennen. Ja. Und ich springe auch nur noch nach hinten zur Seite weg und zünde es an und versuche noch schnell irgendwie zur Seite wegzuspringen mit den anderen beiden. Okay. Was soll ich denn würfeln? Das ist ein bisschen eine krasse Aktion. Das ist eine krasse Aktion. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Auf Handeln und 10 erschwert. Okay. Eine 8 oder tiefer. 8 oder tiefer. Ich habe auch noch Geistesblitze. Gebe ich dir, aber... 14, einen kann ich zumindest noch verwenden, falls ich darf. Ja. Okay. Das verliere ich schon fast. Der Wendigo kann ich entwischen. 10. Ah ne, du hast gesagt, 10 erschwert. 10 erschwert, du bist auf 8. Um 8, ich war auf 10 Grad. Fuck! Es gelingt dir nicht. Fuck. Das war gerade mein letzter Move. Feuer, das Buch schwelt vor sich hin. Es ist eine tickende Zeitbombe. Mhm. Sage ich nur. Der Wendigo entwischt. Okay. Also das brennt jetzt, das Buch? Das Buch schwelt so ein bisschen vor sich hin. Das Ding zündet? Ja. Okay. Ich versuche, ich habe ja noch dieses. Er hat noch eine Tranlaterne auch, das willst du. Ja. Bob Reddy müsstet ihr ja noch haben. Mhm. Bob Reddy, geben Sie mir die Laterne. Ja. Ich schnapp diese Holzfigur, die ich noch habe. Der andere Officer, der nicht Bob Reddy ist, fällt. Okay. Ich nehme die Holzfigur und hau die irgendwie in die Laterne noch mit rein, sag ich mal, dass sie ein bisschen zündelt. Ja. Und versucht das merkst, wie so eine Granate auf den... Als du diesen Totem in das Feuer hältst, der Wendigo verkrampft sich. Er macht komische Bewegungen wie beim Exorzisten. Er klappt seinen Kopf nach hinten, gibt komische Laute von sich, verdreht die leblosen, kalten Augen. Du hörst sein Rückgrat knacken. Er ist quasi gerade beschäftigt. Du kaufst dir damit ein bisschen Zeit. Okay. Schnell auf ihn, Bob Reddy. Feuern Sie, was das Zeug hält. Bob Reddy feuert. Und trifft. Okay. Ich schnapp meinen Tomahawk. Ja. Und ja, genau. Ich renne auch drauf zu. Ja. Und versuche mir den Tomahawk mal einen Treffer zu landen irgendwie. Okay. Versuch's. 17. Klappt. Und ich versuche den einfach mal voll in den Schlag auf den Arm zu geben. Ich versuche den irgendwie was abzutrennen. Aber war nicht gut genug dafür, der Schlag, sag ich mal. Genau, also versuchen so richtig mal auf dem Arm irgendwie weiter zu verwunden, sag ich mal. Ja. Na? Das Tomahawk bleibt stehen. Scheiße. Das ist wie, als würdest du gegen Metall hauen oder so. Scheiße. Okay. Bob Radys Schüsse, haben die irgendwas gebracht? Mhm. Gar nichts. Nichts. Das Fass gibt schon zischende Laute von sich. Okay. Ich hole meine Taschenuhr raus. Ja. Guck drauf. Bob Reddy, ist Zeit zum Fliehen. Okay. Pass mal zu. Ja. Steck sie wieder ein. Und, tja. Wir rennen davon. Okay. Wir rennen davon, lassen die Laterne zurück. Ja. Okay. Nee. Ja, doch. Ja, wie machen wir es denn? Ja, wir schmeißen die Laterne rein in den Raum mit. Mhm. Richtung Fass. Okay. Und versuchen rauszurennen aus dem Bitte Raum. Bitte werfen. Scheiße, eine 19. Aber einen Geistesblitzpunkt habe ich noch. Mhm. In der Variante. Eine 1. Ein kritischer Erfolg. Ich habe mich jetzt richtig in Erinnerung, dass ihr an der Tür steht. Also am Ausgang steht gerade. Wir müssten da noch. Ne, wir waren erst an dem Fass, dann waren wir ja. Und ich weiß gar nicht, wo wir gerade stehen. Ihr seid ja im Flüchten begriffen. Mhm. Genau, wir versuchen so, jetzt was. Ein kritischer Erfolg. Das Fass, ihr trefft. Also der Wendigo liegt leicht neben dem Fass. Er trifft das Fass. Der Tran breitet sich aus und trifft den Wendigo leicht. Mhm. So, dabei. Und ihr merkt, das Fass, das macht gleich einen Arsch hoch. Oh, 7 Punkte. Die ganze 7 Schadenspunkte macht das Feuer von dem Tran. Geil. Immerhin. Immerhin. Besser als gar nichts. Und ihr flieht jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau, wir versuchen erstmal den Raum ein bisschen zu verlassen, wenn das fließt, nämlich hochgeht. Ihr könnt fliehen. Ihr könnt es probieren. Ihr könnt es probieren, aber ihr werdet draufgehen. Ja, wir versuchen den Raum erstmal zu verlassen, um die drohende Explosion erstmal ein bisschen rauszuholen. Genau, also. Ihr hört hinter euch, während ihr im Gang seid und nach draußen seid, einen markerschütterten Knall. Hört Steine. Seht vor euch den Ausgang. Licht und seht, wie kleine Steinchen nach unten fallen. Die Höhle stürzt ein, Bob Reddy. Wir müssen hier raus. Nimm die Beine in die Hand und lauf, was das Zeug hält. Schon wieder eine Rede. Nee, einfach nur schreie nebenbei. Lauf, was das Zeug hält. Also beim Rennen schreie ich ja, das so. Ja. Die Explosion ist so stark, dass sie euch von euren Füßen reißt. Scheiße. Dass ihr kurz vor Ende des Tunnels auf der Erde landet. Ihr zieht Bob Reddy, also du ziehst dir 50 Lebenspunkte ab. Wow. Und der Staub hüllt dich ein. Müsste mal wieder jemand Staub wischen. Keiner lacht, okay. Keiner reagiert. Der Staub legt sich. Bob Reddy. Wo sind Sie, verdammt? Als der Staub sich gelegt hat, siehst du Bob Reddys reglosen Körper neben dir liegen. Ein großer Stein hat seinen Schädel zertrümmert. Nicht bei Brady! Rufe ich in die Höhle rein. Okay. Ja, die Höhle ist nicht mehr. Hinter dir ist eine Schuttmauer. Also es ist richtig schön eingestürzt. Du bist kurz vorm Ausgang, wenn jetzt hier die Höhle ist. Hier. Da geht es hier so rum. Du bist um die Ecke gekommen. Hm. Und hier ist der Kreis. Und du bist ungefähr hier. Und hier nach hinten ist jetzt alles zu, und oder? Hier ist zu. Okay. Die ist zugeschaltet. Und hier liegt Barbrady jetzt neben mir. Barbrady liegt neben dir, aber. Ich nehme an, ich bin auch noch auf dem Boden. Ist ja, genau. Du bist noch nicht aufgestanden. Liegt Barbradys Revolver noch da oder habe ich mir was? Ja. Dann nehme ich den. Ist aber leer. Scheiße. Verdammt, Barbrady, warum haben Sie nicht genug Munition? Schrei ich die Leiche an. Hm. Gut, okay, ich versuche zu fliehen. Weiterhin. Also ich gehe jetzt weiter Richtung. Also versuche erstmal aufzustehen. Und mich Richtung Eingang, Ausgang, wie auch immer, zu begeben. Ja. Humpelt dabei wahrscheinlich ein bisschen. Versucht die Höhle zu verlassen. Du kannst die Höhle verlassen. Das Einzige, was du hörst, ist der Wind, der über das Moor rund um Grimpen und Stark's Pond weht. Fühlt sich leer. Fühl ich mich wirklich. Du bist leicht erschreckt, du bist verletzt. Und ja, was gibt's da noch dazu zu sagen? Ich spüre den Wind um mich rum, ich gucke nach oben. Genau. Mach nochmal einen Monolog. Dann müssen wir auch damit schließen. Ja. Guck nach oben. Das wird gleich geschlossen. Also nochmal tief durch, denke mir, viele gute Männer sind halt gestorben. Aber der Beste hat überlebt. Es kommt, als du diesen Moment genießt, kommt jemand auf dich zu. Es ist Officer Peabody. Ich gucke ihn an. Und sag. Er sagt, er spricht dich zuerst. Ja, oder. Er sagt, Monsieur. Monsieur. Monsieur. Monsieur. Es tut mir leid. Ich habe sie fälschlicherweise für einen Mörder gehalten. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Selbstverständlich wird jegliche Beerdigung, jegliche Ermittlung gegen Sie, Mr. Robert Ryder, eingestellt. Bitte kommen Sie mit mir mit. Sie werden von uns versorgt werden. 2 Stunden später. Als sich Dämmerung über den Mooren im Dartmoor ausbreitet und der Nebel die Sagen und imaginären Monster in unseren Inneren auferstehen lässt, greift sich unser einsamer Held Robert Ryder nachdenklich an das Kinn und denkt sich, wenn da nicht dieser Doyle wieder eine dieser seiner Geschichten daraus macht, von einer Bestie im Moor. Daraufhin bestieg er lachend die geschlossene Kutsche, knallte die Tür hinter sich zu, ließ seine Blicke nochmal über das nächtliche Moor schweifen. Und ist bald wieder bereit für ein neues Abenteuer im 19. Jahrhundert. Stellt euch Credits vor. Peter Stolze, starring as Rob Ryder, Leute. So, meine Damen und Herren, das war Bloodshed by Gaslight. Wahnsinn. Krass. Juh, da hätten wir's. Peter, du bist fucking Robert Ryder. Rob Ryder ist Rob Ryder. Privatdetektiv. Okay. Die Spürnase ist seinem Namen nicht gerecht geworden. Nee, du bist richtig Noob. So also richtig Anti-Spürnase. Ja, das ist ein richtiger Noob, ey. Früher, da war ich voll der Noob. Ach, das war auch mit Absicht ein bisschen so. Ich sollte so. Ja. Am Anfang habe ich echt überlegt, ob ich gleich am Anfang sage, ich bin der schlechteste Detektiv aller Zeiten, aber ich sehe mich so übelst gut, weißt du, so. Also, ich bin die Spürnase. Manche nennen mich die Spürnase und ich habe noch keinen Fall gelöst. Ja, aber das hat sich ja auch so ein bisschen gedreht. Du hast ja auch dann gesagt, dass du schon damit leben kannst. Also musst du ja auch Erfolg gehabt haben. Ja, klar, ne? So. Ich habe dann am Ende war ich eigentlich nur noch Army-Typ. Ja, das hat sich eigentlich dann auch noch Drill Sergeant. So ab jetzt. Ja, das ist sind gibt aber, es Krieg. Das sind aber nun mal Veränderungen, die sich da nun mal auswirken halt. Das ist nun mal. Das soll ja auch leben, ja. Also weiß ich nicht. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass ich keine Charakterentwicklung durchgemacht habe. Das stimmt mit der Story. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Gut. Das Ende war fucking epic gerade, ey. Das Ende war epic, hat mich gut gepusht jetzt nochmal. Chapeau. Ich hatte richtig nochmal erhöhten Blutdruck mit dem Lied und so. Das war schon richtig geil. Shampoo. Das war stark, ey. Ich fand's auch cool, das hat sich so von Kämpfen her sehr an Grenzen gehalten, einfach so. Das muss man ja gar nicht so viel haben. Das habe ich nicht beim letzten Mal auch ein bisschen übertrieben, sag ich mal. Teilweise. Ja. Na, ich habe das letzte Mal auch übertrieben mit zweimal Kämpfen gegen Schwendinger selber. Aber ich fand's cool. Und eigentlich so, die meisten Fähigkeiten konnte ich eigentlich auch verwenden. Ich hab den Tarnmantel nicht einmal verwendet, gell. Stimmt. Das ging mir so zwischendurch in den Kopf. Ja. Irgendwann musste den Tarnmantel verwenden. Aber dann ging alles so in so eine Kriegsrichtung. Und dann dachte ich, jetzt ist Arsch auf Reisen angesagt. Jetzt brauchst du dich auch nicht mehr zu tarnen. Das stimmt. Ich dachte nur, wenn ich mich irgendwo... Und meine Körpergröße hat mir auch null geholfen eigentlich in dem ganzen Abenteuer. Ja. War eher hinderlich, aber dafür konnte ich mich gut tarnen, was ich auch nicht genutzt habe. Die Sache ist, was ich mich gefragt habe, du hast eine Schräge. Das war schon, ich habe schon genau gewusst, wo du hin wolltest. Da habe ich gesagt, naja, klar gibt's eine Schräge. Wenn er jetzt so rumdenkt, warum sollte ich ihm das verwehren? Also, ja. Dass du nicht mit dem Tomahawk das Ding aufgehackt hast und das dann runterrollen lassen. Ja, da darf ich nicht. Hättest einfach nur noch ein Feuer dran halten müssen und dann wäre Ende gewesen. Das ist mir dann auch eingefallen, da habe ich gedacht, scheiße, deswegen habe ich es dann beim zweiten Mal gesagt. Da habe ich gesagt, jetzt hack ich erstmal ein Loch rein. Ja. Ja, okay. Aber so eine kurze Alkoholverpuffung bringt an so einem Fass nichts. Ja, klar. Ich dachte dann so, na gut, vielleicht hast du noch Glück irgendwie, dass das Holz irgendwie Feuer gefangen hat, aber das muss auch länger zündeln. Ja. Das hat mich dann auch geärgert. Ich dachte, ey, scheiße, das war viel verschwendet. Ja. Man muss sagen, das war Verschwendigo, war das. Ja, Verschwendigo. Du dumme Sau. Wahnsinn. Das hat mich dann echt geärgert. Deswegen habe ich es dann beim zweiten Mal gesagt. Ich habe gesagt, jetzt hacke ich noch was rein. Ich habe inzwischen echt überlegt, ob ich die Jungs einfach opfere. Ich sage, boah, Brandy, bleiben Sie dran. Zünden Sie es an, bleiben Sie da. Ich muss Ihren Verwandten schreiben. Das hast du ja dann für mich übernommen, dass der gestorben ist im Endeffekt. Obwohl ich es nicht wollte. Ich wollte, dass Bob Reddy überlebt eigentlich. Ich wollte, dass der Reddy bleibt fürs nächste Abenteuer. Ja, das nächste Mal gehen wir in ein anderes Setting. Ja, klar. Ich fange diesmal noch früher an zu schreiben. Ich habe schon das nächste Setting. Ich habe einige Dinger. Was waren jetzt eigentlich mit Brooks? Brooks ist ein fucking Feigling einfach nur. Ach, das war wirklich so. Ich dachte, das ist ja einfach nur ein fucking Feigling gewesen. Okay, ich dachte wirklich, ich habe immer noch gedacht, der kommt irgendwann nochmal oder irgendwann findet man die Leiche von dem oder sowas, dass er doch hier dem Wendigo irgendwie. Ich hätte auch nie gedacht, dass du freiwillig zur Polizei gehst. Ja, also das war alles, das kam alles aus dem Boots. Weißt du wie? Ja. Ich dachte, du versuchst diesen Sanders erstmal zu finden, aber bist ja dann zur Polizei gegangen. Die Polizei gab's nicht. Das ist auch alles on point, also quasi auf Zuruf entstanden, wenn das so ist. Das hat sich im Prinzip so ergeben, weil am Anfang wollte ich irgendwie immer schlafen gehen, weil ich dachte, ja, okay, erstmal eine Nacht drüber schlafen, am nächsten Tag sieht alles anders aus und vielleicht ergeben sich dann neue Zusammenhänge und sowas. Ja, ich habe überlegt, ob ich das zulasse, weil dann hättest du einfach am nächsten Tag auch diese Meldung gekriegt von wegen Bus, Zug und Glück in Grimpen und Leiche gefunden auf Friedhof und so, weißt du? Dann ist halt so die Sache. Aber ich fand es eigentlich cooler mit dieser Nachtaktion, sag ich mal. Ja, das ist aber ein bisschen. Ich hatte dann mehr gefällt, um in den Friedhof, da hat das ganze Setting besser gepasst, sag ich mal, nachts hinzugehen. Und meine, man hat es dann immer ein bisschen gemerkt, dass du mich versucht hast, ein bisschen anzustupsen. Ja, sicher, das ist halt auch für mich das erste Mal, es war ja, es ist schon recht linear gewesen jetzt, das hat man denke ich auch gemerkt. Das macht aber lineares Abenteuer. Ich denke, wenn du dir eine Story überlegst, hast du immer ein lineares Abenteuer unterm Strich. Die Sache ist, wie soll ich sagen? Ja, ich meine, Die Sache ist eben, es ist diesmal eine Open World. Das kommt nochmal erschwerend hinzu. Ich habe mich total schwer getan. Auch deswegen habe ich gefragt, ich habe Peter eine Nachricht mittendrin geschrieben. Ich muss jetzt einfach wissen, was wert du bist. Ja. Damit ich, es war ganz schwer für mich, eine Motivation zu finden. Wenn du, was weiß ich, du bist Seemann, du bist Kaufmann, du kannst alles sein. Du bist Ingenieur, du bist Adliger, du bist, wie kriege ich dich dazu, diesen Fall zu verfolgen? Das war mein größtes Problem. Und deswegen bin ich auch so froh gewesen, nachdem ich diese Nachricht gekriegt habe, du bist schon so ein Schnüffler und so. Und deswegen bist du auch relativ hart, was physische, also nicht psychisch, also was so Geisteszustand angeht. Ich hätte dich komplett auflaufen lassen, wärst du, was weiß ich, Fischer. Oder weißt du wie, wenn du noch nie eine Leiche gesehen hättest oder sonstiges. Das hätte nochmal einen ganz anderen Twist bekommen. Ich habe überlegt, dass du dann komische Gestalten auf dem Friedhof siehst und so weiter und so fort. Dass je schlechter dein Geisteszustand ist, umso schwieriger wird's für dich. Also ich hätte dich auch diesmal wirklich über die Klinge gehen lassen. So, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch gedacht, einfach, ich sterbe jetzt am Ende. Ich habe echt gedacht, ich schaff's nicht mehr. Einfach, weil ich dachte, sowas muss es auch mal geben. In das Null im Jahr sterben auch alle am Schluss. Nee, deswegen habe ich dann auch die Flucht angetreten, weil ich dachte, jetzt entweder du stirbst gleich hier oder der Wendigo bringt dich auf den Weg nach oben um oder du hast irgendwie Glück, dass du es noch schaffst, sag ich mal, dass die Bude hochgeht, du überlebst irgendwie, sag ich, mal. Ich habe kurz überlegt, dass der Wendigo hinter dem Fass dann eingeklemmt sein wird, was du runtergerollt hast, aber das wäre echt, das wäre lame gewesen. Das wäre zu lame gewesen. Aber das habe ich, Es war auch alles, wie es spontan eben immer ist. Das ist, ich habe diesmal sehr, sehr oberflächlich geschrieben. Ich denke mal, das hat man auch gemerkt, dass ich mir viel ausgedacht habe parallel. Das habe ich mir auch so ein bisschen als Herausforderung gesetzt, weil das letzte Mal war es schon, da habe ich mir jedes Zimmer aufgeschrieben. Dort steht dies, dort steht das, dort ist das drin, das kannst du da looten und so weiter. Ich habe diesmal sehr offen gelassen. Gab jetzt auch nicht wirklich viel zum Rätseln. Ja, ich hatte keinen Würfelkotz diesmal drin. Ne? Also Buchstabensuppenkotze. Wie beim letzten Mal. Ganz interessant, dass ich fand das so geil, dass du diesen Wink mit Miss Sophie verstanden hast. Diese vier Gräber sind wirklich Mr. Pomeroy, Admiral von Schneider, Mr. Winterbottom und also ich hab's mir auch gerade wieder letzter heißt. Mr. Winterbottom und Sir Toby. Das war so geil, das hat so geil gepasst. Ich habe doch noch eine Stephen King-Referenz eingewoben gekriegt. Denke ich mal, hast du nicht verstanden, das ist egal. Der Zug heißt Blaine. Ja? Der Zug, der Blaine hieß, der kommt in Teil 3 von Der dunkle Turm vor. Ich habe kurz überlegt, Blaine, was ist das? Weil du auch so geguckt hast, Blaine. Ich habe es eingebaut gekriegt. Da ich überlegt, hä, ist jetzt euch ein Gag auf ich mich sehr, Bane oder ich irgendwas? Ich habe mich oder? Sehr gefreut, dass es dann doch noch geklappt hat. Die drei Kerzenständer mussten sein. Ich finde auch, es war relativ ernsthaft. Also ich habe mich diesmal ein bisschen um Ernsthaftigkeit bemüht. Das stimmt, sage ich mal. Ich habe es natürlich wieder ein bisschen eingerissen, sage ich mal, mit meinem Scheiß. Gell? Hier ist Gott. Ich höre dich, mein Sohn. Du bist halt so ein abgefuckter, schmieriger Detektiv. So, das finde ich, hast du gut gespielt. So ein kleiner Bastard einfach. Ja, es sollte also rüberkommen, ich glaube an nichts. Ich glaube nur an das, was ich glauben will. Ich bin Pastafari. Ja, und dieses Geschieden, das sollte auch so ein bisschen bedeuten, so nach dem Motto, ja, der ist mehr mit dem Job verheiratet, kriegt auch sonst nichts geschissen, scheitert eigentlich alles so, aber eigentlich jobmäßig ist er eigentlich auch erst, ich wollte eigentlich schon eher einen Versager, sag ich mal, spielen, irgendwie, deswegen habe ich dann auch immer nur so Scheiße gemacht, manchmal so auch. Die Kryptografie, was ich hier als Wissenstalent hatte, habe ich auch gar nicht benutzt. Ja. Genauso welche wie Dornmantel. Und imitieren habe ich eigentlich auch nicht einmal eingesetzt. Ja. Ja. Die aber muss man ja auch nicht einsetzen. Nee. Dafür hat man immer diese Oberkategorien. Ja. Der, du warst ganz schön overpowered hier, fand ich, in der Region bei Handeln. Das war krass, ja. Das war ganz schön overpowered. Ich überlege fast, ob man da weniger Punkte verteilen müsste. Also ich habe 400 verteilt, wie es im Regelwerk steht. Ja. Aber da merkst du, ich war hier mit den zwei Kategorien ziemlich weit oben hier. Ja, ja gut, ich du hast ja auch bei... Ich habe zwar bei Wissen nicht so viel, ja. ganz wenig gehabt, aber das habe ich auch so gut wie nicht gebraucht, beziehungsweise ist dann auch meist schief gegangen, sag ich mal. Aber das hätte ich vielleicht noch ein bisschen rigoroser dich ans Wissen binden müssen. Hm. Oder dann entsprechend immer Gegenbuffs aufstellen oder sagen, ja, so und so erschwert oder. Ja, habe ich ja. Habe ich ja versucht. Also. Hat ja auch manchmal dann nicht geklappt. Aber ich bin mit den Geistesblitzpunkten bin ich gut zurechtgekommen. Die haben mir echt, bis auf einen, haben die mir eigentlich fast alle geholfen. Im Arsch gerettet, ja. Na, nee, bis, oder zwei, ja. Da waren auf jeden Fall zwei richtig wichtige dabei. Ja. Ja, also ich wollte mich auch so ein bisschen an, es gab auch noch ja am Schluss noch einen Wink zu Sherlock Holmes. Denn zwei Jahre später hat Sherlock Holmes Der Hund der Baskervilles veröffentlicht, der von einem Monster im Moor berichtet. Mhm. Und das soll so ein bisschen Wink dazu sein, dass deine Geschichte, die ich wollte jetzt nicht so explizit ansprechen, und zwar, weil ich das, wenn ich das jetzt noch nach dem Ende noch gebracht hätte, nach dem Epilog, dann hätte ich... dann hätte ich das so ein bisschen die Stimmung versaut, finde ich. Mhm. So, und das wollte ich einfach nicht. So, dass das so ein bisschen auch in der Popkultur deinen Einsatz als Fall von Sherlock Holmes Einzug gehalten hat. Ja, also, so. Es war auch ein bisschen eine Sherlock-Geschichte, also ein bisschen eine Sherlock-Geschichte, weil Sherlock hat viel mit Sachen aus den Kolonien zu tun, so mit Indien und Missionen in den verschiedenen Teilen des Commonwealth und ich wollte was im Zeichen der Vierer spielt zum Beispiel teilweise komplett in Amerika und der erste Sherlock Holmes Roman, das sind ja meistens nur Kurzgeschichten gewesen, die im Stand und in anderen Magazinen als Fortsetzungsgeschichten veröffentlicht wurden. Kleine Geschichtsstunde an dieser Stelle. Der erste Roman, A Study in Scarlet, eine Studie in Scharlachrot, die spielt zum Beispiel auch, einen kompletten Teil des Buches spielt in Salt Lake City und so weiter und so fort. Also der hat immer solche Bezüge zu den Kolonien und zu den ehemaligen Kolonien in Amerika. Also, ist immer ganz interessant. Das sollte durch diesen indianischen Flair damit verwoben werden. Das wollte ich so ein bisschen dadurch erreichen. Ich habe mich vorhin schon gefragt, das wollte ich dich auch fragen, aber jetzt hast du ja im Prinzip schon beantwortet, wie du auf den Wendigo gekommen bist. Aber das hast du ja im Endeffekt schon gesagt. Warum du ausgerechnet da so eine mythologische Gestalt, sage ich mal, da eingebunden hast. Ja, ich wollte ja erst auf totalen Realismus gehen, aber es ist halt ein geiler Gegenspieler, dachte ich mir. Und weil ich Simons Until Dawn Let's Play geguckt habe, ein Stückchen. Kommt da auch so? Kommt ein Wendigo vor, ja. Okay. Da kommen mehrere Wendigo vor. Wusste ich gar nicht. Am Anfang ist der große Plot-Twist. Plot-Twist! Dass es halt Wendigos sind und kein Killer. Spoiler! Aber das ist Games und der, den man immer als Killer sieht, wo man denkt, das ist ein Killer, das ist eigentlich ein Positiver, der die Wendigo jagt mit dem Flammenwerfer. Mit dem Flammenwerfer. Okay, na den kenne ich da. Es kommt ja auch gleich am Anfang da, genau, dem Prolog, genau. Da können die runterfallen da. Sterben die da beide? Ja, gell? Ja, ich habe bis jetzt noch kein anderes Ende gesehen. Nee. Ja, ist aber wieder eine Videospielreferenz auch drin. Es ist Roman- und Popkulturreferenz. Auch die Rocket Beans hat man Rocket Beans hat man heute untergebracht. Hast du heute gemacht. Dankeschön, Robert. Ja. Wir haben auch mehrmals untergebracht. Wir haben ab und zu mal zitiert und drei verschiedene Kerzenständer. Das hat man vielleicht nicht immer erkannt, sag ich mal. Das war jetzt nochmal so ein bisschen offensichtlicher. Drei verschiedene, dazwischen liegen drei verschiedene Kerzenständer. Herrlich. Das Eingangszitat. Ja. Wo ist denn das nochmal her? Ist das Thriller? Genau, das ist, okay. Das ist Thriller. Da ich habe kurz überlegt, ob ich es ansinge und dann war ich mir aber nicht sicher, ob es das nicht ist. Also ob es das überhaupt ist sozusagen. Ja, das ist es. Ich wollte eigentlich wollte ich diesen Part Das ist so geil. Darkness falls across the land. Aber ich möchte ja, dass dieser Podcast auch noch bestehen bleibt und nicht irgendwann vom Netz genommen werden muss, weil Copyright Infringements ins Haus kommen. Gerade von MJ ist ja immer noch mal ein bisschen eine schwierige Nummer. Deswegen habe ich das weggelassen. Hab das einfach vorgelesen. Ja, ich habe schon gedacht, ich bin auf der falschen Spur, aber ich dachte schon, es wird eine Zombie-Geschichte. Also mit dem Zitat angefangen hast, habe ich schon gedacht. Und dann kam der Friedhof und da habe ich gedacht, da stehen jetzt welche auf, jetzt bin ich gleich in der Apokalypse so ungefähr. Ja, dann, bist du selber irgendwann auf Wendigo gekommen? War dir der Begriff Wendigo überhaupt ein Begriff? Also ich kenne den vom Hörensagen, aber ich hätte jetzt auch auf spontan hätte ich jetzt nichts im Kopf gehabt, wie das Vieh aussieht. Ich hätte gedacht, sieht aus wie so ein Yeti, habe ich im ersten Moment gedacht. Ja. So ein Yeti, ich habe mich da mal ein bisschen belesen. Also es gibt noch unterschiedliche Formen des Yeti. Eigentlich entsteht ein Yeti auch nicht durch ein Totem oder so. Mhm. Das Totem hast du dir leider nie wirklich angeguckt. In dem Totem ist ein Hohlraum mit so einer ganz komischen Substanz, die da rausrieselt. Also so ein bisschen, das hast du dir nie so wirklich angeguckt. Ich hätte ja explizit gesagt nach dem Wurf, dass es ein Totem sein könnte. Weißt du, warum ich das nicht mehr gemacht habe? Weil ich immer gedacht habe, jetzt ist die Gelegenheit nicht dazu. Jetzt ist sie gerade nicht. Jetzt willst du gerade weiterkommen in Progress. Ja. Jetzt ist eigentlich Quatsch. Ja. Eine lange Zeit habe ich habe es dann irgendwann auch vergessen. Ja. Eine lange Zeit habe ich es einfach nicht gemacht, weil Mr. Sanders bei mir war. Ich dachte mir immer, wenn du jetzt was rausholst, was in der Kiste war und er weiß, dass das da mit drin sein sollte, stehst ein bisschen doof da. Er hätte es sofort erkannt, auf jeden Fall. Deswegen habe ich das immer in der Tasche gelassen und habe gedacht, scheiße, jetzt kannst du nicht angucken. Ja. Und dann dachte ich immer, fuck, irgendwann musst du ja mal angucken. Ich hätte es dann auf dem Zimmer eigentlich, in der Unterkunft beim Güterbahnhof, hätte ich es mir angucken können. Und dann habe ich auch nicht dran gedacht, weil ich dachte, komm jetzt ins Bett. Und das war so der Friedhof-Teil und das gerade mit dem Hund, das riecht mich innerlich ein bisschen auf, dass da so ein paar Plotholes entstanden, wo es auf einmal der Hund hin und so weiter und so fort. Das ist eben die Gefahr, wenn du dir ganz viel on the fly ausdenkst. Da habe ich auch dann auch teilweise nicht mal dran gedacht. Ja. Oder bei der einen oder anderen Sache habe ich gar nicht nachgefragt. Ja. Mit Absicht, weil ich dachte, mal gucken. Das passiert aber. Also für anderthalb Wochen, muss ich sagen, ist es doch ein ganz ordentliches Abenteuer geworden. Und dafür, dass ich mindestens einen Tag da saß, auf dem Friedhof hatte ich einen ganz, ganz schlimmen Punkt, wo ich nicht weiter wusste. Wo so ein toter Punkt war. Den toten Punkt hast du selbst gemerkt im Spiel. Hast ja gesagt, oh, jetzt weiß ich nicht so, wie es weitergeht. Und da ist dieser MacGuffin, der Hund, der einen da weiterführt. Ach so, ja, bei den Gräbern. Bei den Gräbern. Da war ich wirklich so ein ganz schlimmer toter Punkt, den ich auch ganz schwer nur mit verschwurbelt und verschwurbelt dann wieder rausgekommen bin. Das ist mir ganz schwer gefallen. Aber das sind so Erfahrungswerte, die man einfach, finde ich, sammeln muss. Das ist mein zweites Mal. Ach, jetzt sehe ich auch gerade, was der Totengräber für Lebenspunkte hatte. Ja. Den wollte ich ja nicht umbringen. Erst habe ich überlegt, haue ich ihn um und dann dachte ich aber, eigentlich bist du gerade auf der Spur von dem Mörder, bist Privatdetektiv, wenn du den jetzt einfach umhaust mit dem Sanders. Ja. Das widerspricht eigentlich dem Berufsethos auch irgendwie. Der Hinweis mit dem Feuer, den hast du schon auf dem Friedhof bekommen. Stimmt, ja, da hatte der, das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Der Wendigo, ne? Also der wollte Wendigo sagen, ist aber dann gestorben. Er hat gesagt, letzte Worte Feuer, der Wendigo. Gemacht und ist dann gestorben. Da habe ich auch noch kurz überlegt, ob ich den noch gerettet kriege, den Sanders. Da wollte ich nämlich dann noch sagen, hättest du nicht geschafft. Ich nehme ein Taschentuch raus und stoppe erstmal die Blutung und versuche irgendwie Hilfe zu holen. Der war auf jeden Fall unnötig. Den hätte ich da genommen. Egal wie. Das hast du auch dann so relativ schnell auch klar gemacht. Da habe ich gedacht, okay, gut, sollte so sein. Ja, das sollte wirklich so sein. MacDuff hätte dich angreifen können, wärst du alleine eingedrungen und hättest du ihn nicht so überzeugen können. Der war relativ schwach, der hätte dich mit einem Messkelch angegriffen. Wärst du nach Norden gegangen, hättest du nochmal Vorarbeiter Smith treffen können und die Leute hätten gearbeitet. Da habe ich auch null dran gedacht, nochmal in Norden zu gehen. Da hättest du aber außer Torfwerkzeugen und sonstigen überhaupt nichts bekommen eigentlich. So. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, dass du die Fässer mitnimmst. Das war ehrlich gesagt ein bisschen so geplant, das mit dem Whisky nicht. Ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass ich hier noch irgendwas finde bei dem Zugunglück. Ich habe gedacht, es ist alles verbrannt, alles zerstört. Ja. Und deswegen bin ich da gleich auf die Bar eingegangen. Da habe ich gedacht, na gut, komm, gehst in die Bar, da kriegst du Hochprozentiges, was du ein bisschen zum Feuermachen verwenden kannst. Ja. Mit dem Weihwasser, das war ja auch so eine Idee. Manchmal gibt es das ja, dass manche Kreaturen auf Weihwasser reagieren. Und dachte so, na gut, es stand nicht explizit drin, aber vielleicht bringt es was, das Weihwasser. Ja, das, ja, nee, das habe ich dir nicht gegeben. Ja. Also er ist auch sehr robust, was jetzt alles, was nicht Feuer ist, ist er sehr robust. Mhm. Außer Kanonenfeuer. Wie da viel? Ist er auch sehr robust. Achso, ja. Na? Wie viele Lebenspunkte hatte der echte Wendigo? Was ist das da? 250. Also er war schon sehr stark und er hatte eine krasse Initiative. Also der war einfach Initiative 100. Sagt ihr, wie es ist? Weil das Vieh ist einfach fucking schnell. Mhm. Deswegen hat er ja auch so aufgeräumt. Also gegen das Vieh hättest du keine Chance gehabt. Da kann ich auch froh sein, dass ich die Truppe da mitgenommen habe. Mhm. War das eigentlich so gedacht? Nee, null. Nee. Das habe ich deinen Blick auch entnommen, so, wo ich dann angefangen habe, okay, mitkommen, den noch. Und dann so zwischendurch, du rekrutierst gerade ganz schön. Ich wollte ja echt hier Macduff noch haben, am liebsten in meinem Team. Ja, der wäre nicht mitgekommen, auf keinen Fall. Bei dem habe ich mir so erhofft, dass der vielleicht so ein paar Bibelzitaten oder sowas ein Wendigo ablenken kann oder sowas. Genau, der tippt dir auf eine Tastatur ein. Wie der Textorzist. Darkness falls across the land. Das finde ich immer witzig, das gibt's ja in manchen Filmen, wo sie dann plötzlich so ein, wo sie gegen irgendwelche Vampire antreten, dann ist immer ein Priester dabei in der Truppe, gell? Mhm. Dann immer so nach der Mutti, ja, das ist die beste Waffe gegen das Böse. Ja. Der Priester. Ja, herrlich. Ich wollte auch noch hier den Vorarbeiter Smith, den hätte ich am liebsten noch gehabt mit seinem schönen Moustache. Ja, ja, da war dann Fuhrt. Princeton, Torfabbau, Fuhrpark. Grimpen ist übrigens auch eine Anspielung auf Sherlock Holmes, der Hund von Baskerville. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir die Geschichte was sagt. Oh. Hast du auch keinen Film dazu gesehen? Nee. Schade. Schade. Ja, da geht's halt um eine Bestie, die Moorhausen soll, die Baskerville Hall heimsucht und so weiter und so fort. Und es gibt eben einen Ort, der heißt Grimpen. Und um Grimpen ist das Grimpenmeier, das Grimpener Moor. Und das war halt auch noch so eine Verbeugung gegenüber Sherlock Holmes. Und ich mag ja so diesen viktorianischen Kram. Es gab ein paar Ungereimtheiten mit der Zeit, vor allen Dingen sprachlich. Da kommt man auch nicht weg als Mensch, der hier lebt und also in der Jetztzeit lebt und auch Feuerzeuge. Also zumindest so einen rudimentären Taschendrang und sowas gab es schon und alles. Ich schalte die Lichtschalter an, mach's Licht an. Das war so richtig ein kompletter Aussetzer. Also okay, ich gehe in den Keller, mach's Licht an, drück auf den Lichtschalter. So. Da hätte ich dann auch so, wo du das sagtest, es gibt keinen. Ach stimmt. Das war wirklich, ich bin dann durch diese ganzen Officers, Kirche, Revolver und sowas, bin ich dann irgendwie total in die Moderne gerutscht auf einmal. Ja, Torfabbau, so alles. Ich dachte, auf einmal war ich so total in der Industrialisierung und sowas. Ja, das ist ja die Zeit der Industrialisierung. Und hab so gedacht, ja, da gibt's schon Strom und alles kein Problem, gell. Und vorher hast du noch was von Gaslaternen erzählt und sowas, gell. Ja, Strom gab es, aber nicht in so einem wie Grimpen. Also es gab über einen Teich gab's schon Elektrifizierung, die hat da gerade angefangen. Da habe ich wirklich gedacht, ey, scheiße, du bist gerade echt so. Ich war zwischendurch, glaube ich, das war ja die Zeit von Edison und Tesla. Also, ja, stimmt. Ja. Zwischendurch war ich wirklich dann in so einem, ich glaube, in so einem modernen Vampirfilm gefangen, so ein bisschen gedanklich, so nach dem Motto, jetzt kommt noch der Pastor dazu, jetzt kommt der noch, jetzt baue ich mir mein Team, so nach dem Motto, der Vampirjäger ziehen los oder Wendigo-Jäger. Ja. Jetzt räumen wir auf, so ungefähr. Ja. Also nochmal zum Wendigo, der hat einmal. Ist es ein Dämon, der von jemandem Besitz ergreift? Mhm. Ein Mensch, der aus Verzweiflung Menschenfleisch isst, wird zum Wendigo. Laut diesen indianischen Glauben, da glauben die wirklich dran. Also krass. Und es ist halt, wie gesagt, so. Es gibt verschiedene Gestalten von Wendigo. Ich habe jetzt den Until Dawn ähnlichen genommen. Mhm. Es gibt welche, die wachsen noch höher, bekommen Geweihe. Ach, krass. So ein bisschen wie der Waldschrat bei Witcher. Also so ein bisschen wie so. Ich habe diesmal keine Witcher-Sache reingemacht. Ich wollte es halt wirklich. Ich habe versucht, so wenig Anspielungen wie möglich reinzumachen. Hm. Aber ein paar mussten halt sein. Im Gegenzug zu mir beim letzten Mal. Der Rest war, bei dir war es ja absolut, das war ja ein Feuerwerk. Ey. Das war komplett over the top, was ich gemacht habe. Das war so richtig Metal Gear Solid. Bei dir war es halt auch. Das Pen and Paper. Bei dir war es ja auch relativ abgeschlossenes Areal so. Das ist halt sehr, sehr schwer, finde ich. Ja, das ist... Das habe ich ja mit Absicht so gemacht, um nicht zu viele Optionen freizulassen, sage ich mal. Du hast es ja gemerkt mit der Polizei, die war ja völlig nicht eingeplant. Warum nicht? Warum sollte man es nicht einfach mal ausspielen lassen? Gucken, wo es hinführt. Genau. Ich hätte es auch einen ganz anderen Twist machen können, dass du dann verhaftet wirst oder so eine Scheiße. Aber das wollte ich nicht, weil wir hatten ja schon gerade letztens schon ein Gefängnisabenteuer und das... Muss finde ich nicht sein, so richtig. Ich dachte zwischendurch, du hast es vor, weil ich übelst gescheitert bin mit meiner Gegenargumentation gegen Brooks. Ja. Da dachte ich so, deswegen habe ich dann gesagt, ich gehe mit. Ich gedacht, okay. Du bist ja dann schon wieder gescheitert gegen Peabody. Ey, das war auch wirklich am Anfang, ich habe nur Scheiße gewürfelt, wirklich. Ja. Da wollte ich denen immer entgehen und mit meinen Lügen und so. Und ich dachte immer, ach, hast du echt ganz gut reingebuttert in Soziales, gell? Ja. Und da ging das ständig schief. Da ich das gedacht, war schon krass, ja. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, was hier gerade schief geht. Ja. Du reitest dich von einer Scheiße in die nächste gerade. Da war ich echt an so einem Punkt, wo ich dachte, Alter, das kann jetzt was werden mit dem Abenteuer. Und dann hat es sich aber relativ gedreht noch so. Dann ging es einigermaßen und ich wollte ja dann erstmal, das hast du vielleicht gemerkt, ich wollte dann erstmal alles gut machen. Deswegen bin ich dann zwischendurch, wo ich gemerkt habe, Brooks ist weg. Habe ich gedacht, nicht, dass dem jetzt noch was zugestoßen ist. Und deswegen bin ich dann auf die Polizei gekommen, weil ich dann dachte, ey, komm, jetzt trittst du die Flucht nach vorn an, gehst lieber hin, sagst denen alles und hoffst, dass du so erstmal deine Reputation irgendwie retten kannst oder jetzt nicht total in der Ungunst oder am Ende noch der meistgesuchteste Typ dort bist. Was ja dann trotzdem warst ein bisschen. Ja, am Ende warst du auf jeden Fall verdächtig. Ja. Ja. Ja, im Prinzip war es so richtig ein Roadtrip mit nur Scheiße. Ich habe nur Scheiße gebaut eigentlich. Das stimmt, das war schon wirklich ganz schön. In hier. Das ist halt schon ein krasser Trottel manchmal. In Miss Sophie reingefasst, gell? Ja. Das sieht nicht so aus, wie es aussieht, gell? Wenn du das jetzt so nachts, wenn du das als Film, wenn du es verfilmen würdest, würden die Leute im Kino sitzen, würden denken, was für ein Idiot. Da kommt diese Szene mit von der nackten Kanone. Von der nackten Kanone. Wo sie alle hier sind. Wo sie alle facepalmen. Ja. Zwischendurch habe ich überlegt, ob ich das Schiff, die Admiral, kriege von Mr. Sanders. Das war, ich habe ja auch immer übelst Forderungen gestellt. Gell? Ja. Mr. Sanders, ich nehme das an, aber ich brauche. auch dann nochmal in Grimpen, aber ich brauche ihre volle Unterstützung. Und dann meine Zeit der Ansprache. Ich glaube, da hättest du mich am liebsten umgebracht, oder? Das war dann irgendwann zu viel einfach irgendwie. Das war einfach so penetrant nervig irgendwann. Das war also wirklich, den nehme ich auch noch mit. Das war so, das hat aber zu deinem Charakter, den du die ganze Zeit aufgebaut hast, hat das einfach gut gepasst. Das war so richtig. Mir ging es eigentlich selbst schon auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber ich dachte so, du musst es eigentlich machen. Der ist so von sich überzeugt gerade, was der macht und dass er die Leute mitzieht und sowas. Mhm. Da muss er so richtig übertreiben mit der Motivation, bis alle ohne irgendwie mal zu widersprechen ihm folgen sozusagen. Ist dann ein bisschen auch in die Hose gegangen, fand ich auch gut. Ja. Mit der 10, wo der einfach reinrennt und sowas, hat auch gepasst. Ja, ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr genervt mit meiner Ausspielerei von dem ganzen Scheiß. Es ist halt so, du hast nur deinen Charakter gespielt, Ende. Ist halt so, du bist ein Arschloch. Ist halt so, du bist halt ein Arschloch, genau. So. Also, vielen Dank, Peter. Ich danke dir. Es war echt wieder ein Spaß. Es war eine Freude, Robert, den Spürnase Rider zu spielen. Ich wollte noch einen kleinen Shoutout geben an ein Programm, was ich heute gekauft habe. Extra dafür, und zwar Ambience, wo man so eine schöne Bibliothek hat, wo man sich, gibt man einfach oben ein Stichwort ein, oben links, zum Beispiel Feuer. Und dann kommt ein Feuer. Oder Papp. Und dann kommen Pappgeräusche. Das ist geil. Oder Zug. Und das Geile ist, es ist offline. Ich habe mein Internet ausgemacht. Du kannst die dann runterladen und sind die offline. Das ist gut. Und ein Fireplace, eine windige Nacht. Und es gibt halt verschiedenste Sachen. Ich habe auch schon richtig geile Sci-Fi-Sachen gefunden. Also ein kleiner Teaser auf das nächste Projekt von mir. Sehr, sehr geiles Programm. Wollte ich nur noch mal kurz mal. Ich habe auch noch ein anderes, das heißt Relax. Da kann man dann einfach wie beim Nippelboard zum Beispiel eine Stadt anmachen. Und mit Donner vermischen. Machst du die Stadt aus. Und Ist cool, dass man da so Übergänge schaffen kann, auch wirklich dann. Wasserfall und dann machst du den Wasserfall wieder aus. Aus und dann machst du den Regen an. Und dann, das fand ich ganz geil. Weil was halt an dem Ambience schade ist, du kannst die Sounds nicht wirklich mischen. Deswegen habe ich am Anfang die Nacht angemacht und habe dann diese indianische Flöte angemacht, so dass es auch so ein bisschen reinpasst, so dass es auch wieder dort kommt. Deswegen wollte ich nur mal einen kleinen Shoutout nochmal raushauen. Das ist cool, solche Programme. Dass man so ein bisschen ambiente Musik noch hat, weil das letzte Mal war es ja auch, da war es ja alles ein bisschen alberner, sag ich mal. Und diesmal wollte ich es durch solche Sachen ein bisschen herauskitzeln. Fand ich auch cool. War Bob Reddy eigentlich geplant? Nee. Dass der so heißt, der Officer. Das kam spontan. Das war spontan, gell? Ja. Das dachte ich mir schon. Das war so der Blick, das ist Officer Bob Reddy. Ja, aber Starks Pond war geplant. Da musste ich lachen. Das war wirklich das ist eine South Park-Referenz, Starks Pond. Die war geplant. Und hier der Mr. Smith. Mir ging es ja beim letzten Mal auch so, das kann ich ja jetzt auch gerne zugeben, ich weiß nicht, ob es schon gesagt hat, beim letzten Pen and Paper, ich hatte mir die Leute überlegt und habe mir keinen einzigen Namen ausgedacht. Das ist super scheiße. Deswegen hießen die alle so Banane. Ja. Ich bin doch Spitze. Ja. Weil mir teilweise spontan kein Name eingefallen ist. Ich bin doch Spitze. Und das ist der und das ist der. Und irgendwie hatte keiner einen normalen Namen, ist das mir aufgefallen? Ja. Das war einfach ich habe das einfach nur so unter, Peter. Das war so total schlecht. Das ist der Wäscher. Genau, der Wäscher. Das war wie so ein kleines Kind. Ich kenne nur einen Mischer. Das war wie so ein kleines Kind oder so ein kleiner Junge, der sich Leute ausdenkt. Ja. Das ist der Wäscher. Das ist der alles so am Beruf ausgemacht. Ja. Ey, mir ist einfach nichts eingefallen. Ich finde, es hat einigermaßen zum Knast-Setting gepasst, weil im Knast haben viele Leute Spitznamen. Ja, weil es so oberflächlich war. Das passt schon einigermaßen. Das hat einfach zum Setting noch gepasst. Das war nicht übertrieben. Mir ist es jetzt auch nicht so aufgefallen. Ich habe nur gedacht, ja, Peter. So typisch Peter. Jetzt müssen wir noch die Referenz, ich habe sie gerade schon gesehen. Die McDonalds-Sache. Ich weiß nur noch, dass da was war, aber was war da? Das war, wir sind, ich glaube, wir waren sogar Geocachen vorneweg. Und dann sind wir zusammen, dann danach so, haben wir gesagt, ach, wir haben Hunger, komm, fahren wir mal zu McDonald's. Und dann sind wir da hingefahren und Robert steigt aus. Ich war gerade irgendwie noch am Rummehren und guckt da hoch und man kennt ja diese Leuchtschrift oben bei McDonald's. Und da waren einfach mal ein paar Buchstaben ausgefallen. Das war nachts, ne? Jetzt war nachts, ja. Ich weiß noch, was das war. Das war, wo wir das erste Mal versucht haben, diesen Harry Potter-Ding zu treffen. Das war. Das kann sogar sein. Das weißt du, wann das war? Das war nach. War es der erste Geocaching-Podcast sogar? Das war der zweite Geocaching-Podcast, wo wir den Where I Go gemacht haben mit Clodys Abenteuer. Mhm. Da sind wir danach zu Macis gefahren und da stand da. Genau. Da war McDonald's. Stand danach. Ne, Robert vor allem, ich habe das gar nicht mitbekommen, kam da noch rum, steig aus, dreh mich rum und Robert so, Peter? Kennst du McDonald's? Ich guck da hoch, da kracht sie weg. Ich konnte auch nicht mehr. Kennst du McDonald's? Wir gehen jetzt zu McDonald's. Zu McDonald's. Ich fand das so nice. Ey. Deswegen muss ich das vorhin noch bringen. McDonald's. McDonald's. Richtig geil. Stimmt, das ist mir in dem Moment. Ich hatte so gedacht, ey, das kennst du doch irgendwo her. No, ich habe das so richtig gesehen, wie bei dir die Mühle so anfängt zu malen. So. Und dann habe ich so gedacht. Ich habe da nicht das Pokerface genug manchmal. Ja, da habe ich so gedacht, er kommt nicht drauf. Also er merkt, da ist was. Es hat mich getriggert. Wo ist es her? Heftig getriggert, ja. Wo ist es her? Wo gehört es hin? Wo muss ich es hinstecken? Geil. Ey Peter, ich danke dir auf jeden Fall. Ich freue mich aufs nächste Abenteuer. Peter, du hast jetzt nur noch 9 Folgen Zeit. Ich danke dir. Das war jetzt quasi, ich werde die Folgen wieder aufsplitten. Würde ich auch sagen, das ist verdammt lang geworden, das beides. Es geht. Also wir sind nicht bei 8 Stunden. Ja, nicht ganz so. 6? 6 ist echt in Ordnung. ist echt in Ordnung, kann man machen, würde ich sagen. Mhm. Also ich würde sagen, nice Decision-Gerät. Mhm. Auf jeden Fall. War echt wieder ein großer Spaß. Ich freue mich aufs nächste Abenteuer, ob es vielleicht eine von Peters Multiverse-Sachen wird, Peter seine letzte Geschichte weiterführen wird. Robert mit seiner Crew im Mittelalter oder ob es was völlig anderes wird. Ich bin gespannt. Wir dürfen alle gespannt sein. Ich bin auch gespannt. Folge 40, dann mit dem nächsten Pen and Paper. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ich habe mir diesmal richtig viel Mühe gegeben, so ein bisschen Ambiente zu schaffen. Ich glaube, das hast du, denke ich mal, auch gemerkt. Das ist aufgefallen. Das fand ich auch gut. Das hat echt ein gut reingebracht in das ganze Abenteuer. Ich weiß, du willst zum Ende kommen, mir fällt auch gerade noch was ein. Sprich ruhig, wir haben Zeit. Am Anfang, wir haben Zeit, es ist Samstagabend. Wir haben heute mal ausnahmsweise Samstagabend aufgenommen. Am Anfang der Pub hatte der irgendeine Bewandtnis noch irgendwas. Also es war wirklich so, der wirklich nur so als Anfangsseite. Das war wirklich als Anfang. Ich habe nämlich echt überlegt, ich habe echt so nach Clues so ein bisschen geguckt und habe so gedacht, irgendwas, der hat doch hier irgendwas versteckt und irgendwas ist doch hier. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, es führt alles zu nichts, so auch mit den Matrosen und sowas. So, ja. Die haben keinen Bock mit dir zu reden, bist halt ein Winzling und sowas. Mhm. Dann habe ich gedacht, du kannst mich mal, jetzt gehe ich raus. Da habe ich echt gedacht, mit der Missy und so, und ich dachte erst ja, weil ich es gerade nochmal lese bei dir auf dem Zettel, Missy, da habe ich echt überlegt, so, ist die Missy wichtig für die Geschichte? Hat das irgendwas mit der zu tun? Soll ich die wegkloppen? Oder irgendwas? Untenrum. Untenrum mäßig so. Ja. Da ein bisschen rumrandalieren sozusagen. Oder ist es wirklich nur so erstmal, um ins Setting einzutauchen? Und irgendwann habe ich ja dann auch gemerkt, na gut, okay. Und allgemein wollte ich auch nochmal sagen, man merkt jedes Mal wieder, das ist auch normal, wenn du in so einem Setting anfängst, man merkt bei jedem Abenteuer immer wieder, dass die Anfangszeit grob drauf geht, um überhaupt erstmal alle Ecken anzugucken. Meist die erste Stunde nur verdödelt wird mit rumgucken und gar nicht richtig dem eigentlichen Ziel auf die Spur zu kommen, gell? Ist das mal aufgefallen? Ja, wo ich mittendrin gesagt habe, ich habe noch 2 Karten für dich, denke ich so. Das merkst du aber immer wieder. Und dann irgendwann wird aber so dieser ganze... Dann wird der Faden aufgenommen. Ja, okay, ich hab in diesem Anfangssetting alles gefunden, sag ich mal so. Und dann merkst du auf einmal, jetzt geht's zack auf zack. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Das stimmt. Das dachte ich mir dann auch nach dem ersten... Als ich dann am Zug am Ende der ersten Karte angekommen war. Da waren ja, glaube ich, 3,5 Stunden rum oder sowas. Ja. Dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht, okay, jetzt nehmen wir gerade richtig Fahrt. Im Sinne nicht nur von Zug, sondern auch von dem... Progress auf, sag ich mal. Ja. Und da ich dann gemerkt, okay, jetzt läuft der Rudel. Und so war es dann auch. Ja. Ich wollte eigentlich eine ganze, es war aber echt schwer. Ich hätte dich da nur von Leiche zu Leiche hangeln können. Und das wäre echt lame gewesen. Lame-o. Ich wollte eigentlich hier so eine Jagd durchs Dartmoor machen, durch diesen, der ja heutzutage ein Nationalpark ist. War ich leider nicht so weit. Nach Westen bin ich damals auf der Südengland-Reise nicht gekommen, aber das ist auch nochmal so ein Reiseziel, wo ich unbedingt mal hin muss. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Moorgebiet warst. Also richtig noch nicht. Also hat was Faszinierendes. Hat was Faszinierendes für sich. Also Südengland ist ja so ein bisschen so die Heimat dieser typischen Stories von einem dunklen Landhaus oder von Baskerville Hall oder wie heißt es bei Moreton Manor eben, Moreton Manor, die Moreton Manor. Und das hat so eine verklärte, für mich, so einen verklärten Vibe, so eine gewisse Romantik, sage ich mal, dieses viktorianische London, was ja auch diese unsäglichen Sachen, Jack the Ripper, Lobotomien, Irrenhäuser, hat so was unglaublich, so ein Gothic-Vibe teilweise, finde ich. So, deswegen gibt es auch dieses Steampunk und manche Goths, die orientieren sich ja daran, wenn man mal im Fernsehen sieht, wenn die Leipzig diese Gothic und dieses Wochenende Gothic und Goa, nee, oder wie heißt Goa, das? Goa, MPU, nee. Ja, ich wüsste, in Leipzig, ja. Ja, dieses Gothic-Treffen. Wave und Gothic-Treffen, die ja dann auch die Goths auch so viktorianische Kleidung anhaben und so fort. Es hat so ein, dieser Zeit ist ganz viel von diesen okkulten Sachen entstanden. Am Ende der viktorianischen Zeit ist in Amerika diese ganze Thematik mit Lovecraft entstanden, mit Cthulhu, es wurden Seancen durchgeführt. Es war eine richtige Mode bei den reicheren Leuten zu sagen, ja, wir machen jetzt eine Seance. Die haben sich da getroffen und das war wie so ein Happening, wie so ein Highlight. Wir machen das jetzt einfach. Es wurde nach, wie soll ich sagen, nach Übersinnlichen geforscht. Es wurde nach diese ganzen, in der Zeit wurde Frankenstein geschrieben, in der Zeit wurde Dracula geschrieben, so diese ganzen Klassiker, ja, also in dieser Zeit wurde Alice im Wunderland geschrieben, das auch da mit reinspielt, die ja auch so einen gewissen auch immer wieder so Wave und Gothic mäßig immer mit ein bisschen einbezogen wird in diese ganze Szene. Es ist halt einfach, ich finde dieses Zeitalter so faszinierend, industrielle Revolution. Großbritannien hat ein Drittel der Welt gehört zu dem Zeitpunkt. Einfach super interessant. Figuren wie Sherlock Holmes sind entstanden. Auch solche ersten Phänomene von Romanfiguren, die beliebt waren. Als Doyle Sherlock Holmes umgebracht hat in der Geschichte, das The Final Problem, also das letzte Problem. Die Leute sind riot gegangen, und dann hat er ihn quasi wieder aus der Versenke geholt, nur weil die Leute den immer weiter hören wollten. Also weiter von dem lesen wollten. Das ist ganz faszinierend. Die Schere von Reich und Arm hat sich noch weiter, wie bei uns eigentlich jetzt gerade, noch weiter auseinander gemacht. Die ersten Fotografien, die Whitechapel Morde, also Jack the Ripper, da gibt's Fotos von den Tatorten, von den Leichen, diese ganze Diskussion, wer war Jack the Ripper und so weiter und so fort. Ne? Also es ist, finde ich, hochinteressant und ich wollte jetzt aber nicht so auf eine Jack the Ripper Story gehen, dass du einen Ripper fängst. Hab ich echt überlegt, ob aber sowas ich wollte dich so ein bisschen, deswegen, er ist wieder da. Der Ripper ist wieder da. Da wollte ich dich so ein bisschen drauf hinführen, aber ich habe das ja dann schnell entkräftet. Was wollt sie denn für ein Detektiv sein, wenn sie nicht mal den Unterschied erkennen? Und eigentlich wollte ich es dir nicht sagen. So. Ja. Das, aber in dem Moment, ja, der antwortet dir dann halt so. Weißt du? Ich war nur Chuck der Tripper. Jemand anders war eben nicht unterwegs. Unglaublich faszinierende Zeit, muss ich sagen. Kann das sein, dass dadurch auch diese ganze Steampunk-Welle und sowas, dass die sich auch stark dran an dieser Zeit orientiert? Das überlege ich. Also Steampunk ist ist ja eh eine Vermischung. Ist eine Vermischung dieser Zeit. Ja. Ob das da ist, daran ist, mit entlehnt Technik ist quasi wie eine Parallel... eine technisiertere Version vom viktorianischen Zeitalter. Ja, das ist auf jeden Fall, hat definitiv seine Einflüsse im viktorianischen Zeitalter. Definitiv. Du merkst, ich bin so ein bisschen... Das ist echt eine beeindruckende Zeit, muss man echt sagen. Ich bin so ein bisschen, so ein kleiner Experte, so ein bisschen Wissen habe ich über die Zeit halt einfach. Dadurch, dass ich mich halt intensiv mit dieser Zeit und auch mit diesen ganzen Ripper-Theorien und so weiter und so fort und ja, dass der Ripper ein Adel, also einer der britischen Familie, des britischen Königshauses gewesen sein soll, glaube ich schon dran. Da muss ich sagen. Sein, ja. Vertuschungsaktion und so. Es sind solche gravierenden polizeilichen Fehler entstanden, dass ich glaube, dass der Ripper definitiv ein Mitglied der königlichen Familie war. Ja, die können das natürlich am besten vertuschen, gell? Ja. Das glaube ich schon. Also es gibt verschiedenste, auch abwegige, der Elefantenmensch, das war so die Zeit, also es gibt ja diese Elefantenkrankheit, wo so diese, wo die Extremitäten so anschwellen und richtig groß werden und solche Sachen. Da haben sie ja auch gedacht, er war es, aber er war es auch nicht. Und dann haben sie einen deutschen Einwanderer verdächtigt, der dann Ende 88 nach Amerika emigriert ist und so weiter und so fort. Krass. Allein Jack the Ripper ist ja also das ist halt auch die Hochzeit der Gentlemen, so ein bisschen, ja. So verrauchte Herrenlokale, Gentlemen Clubs, dieser, weiß ich nicht, man trägt Zylinder, raucht dort eine Zigarre und das hat irgendwas. Ich mag so auch diese Mode, finde ich einfach krass. Da gab es mal ein Bild bei Facebook, das ist so ähnlich, so wie die Jugend heute aussieht, so. So, die Jugend ist einfach übelst so solche Bubi-Frisuren, wie es halt jetzt so ist, wie die Jugend halt aussieht. Und dann ein Bild von, was weiß ich, 1950, wo so die Jungs alle so feine Anzüge tragen und so ein Kram. Das finde ich halt super nice. Irgendwie finde ich das schon richtig, richtig cool. Also ich mag das, diese Zeit auch so. dass da die Welt hat sich ja dann noch mehr geöffnet einfach durch die Erfindung des Dampfschiffs, die Eisenbahn wurde erfunden, die Technisierung ging los, ist einfach geil. Meine Damen und Herren, willkommen im viktorianischen, im viktorianischen Zeitalter Podcast. Ich wollte es gerade sagen, das wäre auch ein Thema. Ich höre jetzt auf mit meinem Monolog. Ich bin ja nicht Robert Ryder. Rob Ryder. Rob Ryder. Ist derp. Das war auch geil. Hast du gelacht, ey. Dein pfeifendes Lachen. So geil. Bin ich auch nicht mehr geworden. Da bin ich auch wirklich fast gestorben. Dazu muss man sagen, um das für euch Zuhörer nochmal zu erklären, ich habe neulich einen richtig extremen Lachflash bekommen von diesem Rob Ryder, Rob Schneider. Rob Schneider's Trailer mit The Derby Derp, The Derby Derp. Hört euch einfach das Ende von der, oder hört euch einfach nochmal die ganze Folge von Black Mirror an. Da kommt's am Ende. Kleine Cross-Promotion. Sehr gut. Sehr gut. Ja, und da hat Peter sich so, so bepisst. Ich fand's einfach lustig. Ich habe Robert dann eine Sprachnachricht geschickt, in der ich das selber nochmal gecovert habe, sozusagen nochmal nachgeahmt habe. Und danach breche ich einfach nur aus. Also wie ein Vulkan des Lachens. Ja. Richtig geil. Ich konnte nicht mehr, das habe ich ewig nicht mehr gehabt. So ein, ich habe mich da so reingelacht, richtig. Ja. Und immer wenn ich das höre, mir nochmal anhöre, das habe ich jetzt noch ein paar Mal mir selber nochmal angehört, meine eigene Sprachnachricht, ich muss wieder lachen. Ich muss dann auch nochmal drüber lachen, wie ich lache und egal, ihr kennt das bestimmt. Ja. Ein Perpetuum mobile des Lachens. Auf jeden Fall. So, Leute, vielen Dank. Ich bin zwar nicht ganz so kaputt wie beim letzten Mal, aber schon kaputt. Geil. Ich auch, nicht nur du. Super krass. Auf jeden Fall. Super krass. Gibt's die Karten zum Angucken? Charakterbogen. Ja. Wir stellen wieder ein paar Bilder rein, wie ihr es kennt. Ja, wie beim letzten Mal. Und. Rob Red. Da überlege ich gerade, wenn es jetzt zwei Folgen werden. Ja. Sind wir dieses Jahr durch. Dann kommt ja nur noch das Weihnachts-Special. Da kommt das Weihnachts-Special, das kannst du ruhig sagen. Sofern wir das hinbekommen. Unser kleiner Weihnachtsgruß. Ja. Und dann sehen wir uns Ende Januar, hören wir uns Ende Januar wieder. Genau. Das ist unsere Winterpause, die machen wir dieses Jahr wieder. Hat sich letztes Jahr gut angeboten. In der Zeit kann Peter Game of Thrones nachholen. Und kleiner Scherz am Rande. Nee, Peter ist diesmal dran mit Thema aussuchen. Ich arbeite mich gerne ein. Aber dazu später mehr. Lasst euch überraschen, dass wir den Punkt auch mal untergebracht haben heute. Vielen Dank. Bis bald. Ich bin gerade happy. Happy. Ich bin auch happy. Cheerio, Miss Sophie. Alright. Admiral von Schneider. Entschuldigung. Ist auch bald wieder vorbei. Admiral von Ryder. Oh. Ja, in diesem Sinne, ich war Peter Stolze, vorhin war ich noch Rob Ryder. Robert war diverse Personen heute. Ja, das war auch schwer, den Überblick zu behalten. Ja, während, das war krass, zwei Personen gleichzeitig zu spielen. Das hast du mir ja vorhin dann auch angemerkt, ja, ich gehe jetzt. Warum gehen Sie jetzt? Ja, nee, ich bin der. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, wer du gerade bist. Ja, ich hätte meine Stimme noch ein bisschen, ich habe am Anfang meine Stimme noch ganz gut verstellt, aber irgendwie habe ich das dann, weil ich einfach auch so in Gedanken war, das dann so ein bisschen gelassen. So, das muss ich noch ein bisschen üben. Das kann Hauke ja von Rocket Beans ja natürlich super krass gut. Ich habe auch das meine, macht die Erfahrung. Ich habe auch meine Sprechweise und so von Rob Ryder dermaßen auch verändert und dann mal plötzlich euch einen Akzent gesprochen und dies und das. Das war so. Ich meine, es hat zum Charakter wieder ein bisschen gepasst mit seiner Schauspielerei und sowas als Privatdetektiv. Am Anfang habe ich überlegt, euch so eine Art Bond sogar draus machen, weißt du, so einer, der so richtig Verführungstechniken kennt und sowas. Ja. Krass. Das wäre lustig gewesen. Das stimmt. Aber ich wollte es dann nicht zu sehr übertreiben, aber übertrieben habe ich es ja trotzdem, wie ihr wisst, wie immer. Ja. Und das geht auch ohne Bond. In diesem Sinne. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Ciao. Cheerio.